Also Ausgangspunkt ist eben die Tatsache, dass ich die Möglichkeit hatte, bei Van Hoog & Ruprecht Verlag so ein dickes Werk zu veröffentlichen, was mir schon länger ein Herzensanliegen war, nicht? Was aber nicht so leicht ist, dann das Ganze auch bezahlt zu bekommen. Das ist 2017 erschienen. In diesen zwei Bänden, also einmal ein Band mit Briefen und Tagebüchern und ein Band mit dazugehöriger Einleitung, Kommentar, was halt alles so dazu gehört. Ne? Und ich bin allerdings nicht von der Uni, ich bin also hauptberuflich Lehrer, einfach an einem Bielefelder Gymnasium und mache das also nebenbei, so wie die Zeit es eben ermöglicht. Das Ganze hat natürlich einen längeren Vorlauf gehabt. Ne? Also der Landauer beschäftigt mich im Grunde seit dem Studium. Und das Studium liegt schon eine Weile zurück. Also ich habe 1976 angefangen zu studieren. Und bin dann so um 1980 auf den Landauer erstmals aufmerksam geworden. Und seitdem ist er so ein bisschen ein Begleiter in meinem Leben. Also ich habe von Anfang an nicht nur mit dem distanzierten Blick eines Forschers auf Landauer geschaut, ne, sondern habe mich eben in den 70er Jahren auch in einem, sagen wir mal, linksalternativen Milieu bewegt, ne, wo eben Landauer und andere Denker dann eine wichtige Rolle für uns damals spielten. Meine Vorstellung von dieser Persönlichkeit von Landauer, die ja den Anlass hat, dass er vor 100 Jahren als ja, Repräsentant der damaligen Bayerischen Räterepublik dann ermordet wurde, am 2. Mai 1919, beginnen möchte ich nicht mit Landauer selber, sondern kurz mit einem anderen Karlsruher. Landauer kam aus Karlsruhe und der andere Karlsruher ist Chaim Seligmann. Ich weiß nicht, ob jemand von euch der Name irgendwie was sagt. Eine ganz beeindruckende Persönlichkeit. Der wurde 1912 als Heinz Alfred Seligmann in Karlsruhe geboren. Er konnte 1936 nach Palästina ausreisen und sich dort am Aufbau eines Kibbutz, des Kibbutz Givat Brenner bei Tel Aviv beteiligen und ist dann also seit den 60er Jahren dann wieder regelmäßig in Deutschland gewesen. Ich habe mit ihm seit 1988 korrespondiert, erst nur über Gustav Landauer, weil der für ihn eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, später auch über andere Themen und habe ihn dann auch bei seinen zahlreichen Deutschlandbesuchen persönlich kennengelernt. Und ihn 1993, als ich während eines Forschungsaufenthalts in Israel war, auch in Givat Brenner besuchen dürfen. Und Chaim Seligmann kannte natürlich das Schuhhaus Landauer, ne, aus dem also Gustav Landauer in Karlsruhe kam, das seine Eltern hatten, das von 1898 bis 1933 Gustav Landauers Bruder Felix betrieb. Und als sozialistischer Zionist, der er vor der Machtergreifung oder Machtübernahme der Nazis war, war auch schon damals mit vielen Schriften von Landauer vertraut, wies doch vor allem Martin Buber immer wieder auf seinen einzigen Freund Gustav Landauer hin und Buber sprach eben auch in der linkszionistischen Jugendbewegung häufig. Ja, so kam also bei ihm das Interesse an Landauer zustande und er hat also mehrere Schriften von Landauer ins Hebräische dann oder ins Ivrit übersetzt. Und kurz nach dem Fall der Mauer am 16. November 1989 verlieh Seligmann in einem Brief seiner Freude darüber Ausdruck, dass Gustav Landauer nun, Zitat, fast aktuell sei. Denn irgendwo, so schreibt er mir in seinem Brief, berühre seine Utopie auch die dramatischen Ereignisse, die sich jetzt bei ihnen abspielen. Damals haben wir uns noch gesiezt, später dann geduzt. Mir scheint, dass in den Vorgängen in Deutschland eine neue Chance des Sozialismus liegt. Ein absinkender Kommunismus und ein sich neu orientierender Sozialismus. Humanistischer Prägung. Aber bitte keine Euphorie. Ausrufezeichen. Und ne, das ist, ja, aber vielleicht erinnern, also ein oder andere ist ja schon ein bisschen älter von euch und erinnert sich vielleicht ein bisschen daran, dass das durchaus nicht irgendwie so eine singuläre Stimme war. Nicht? Und so konnte man damals eben noch ganz ohne Ironie schreiben und sprechen. Und Chaim Seligman war keineswegs der Einzige, der darauf hoffte, dass die noch bestehende DDR könnte gleichsam zum Laboratorium eines dritten Wegs jenseits von Kapitalismus und dem pervertierten Staatskommunismus des Ostblocks werden. Danach ist die Utopie dann weitgehend verschwunden. Der Kapitalismus wurde totalitär, das Ende der Geschichte eingeläutet. Die Wehrpflicht, die junge Männer, mittelbar aber auch junge Frauen dazu zwang, über Krieg und Frieden und die jeweiligen Voraussetzungen und Gründe dafür nachzudenken, wurde ersatzlos gestrichen. Der Ostblock, der eine politische Stellungnahme herausforderte, kollabierte. Die Hoffnungen, die man auf einige afrikanische, süd- oder mittelamerikanische Länder setzte, Nicaragua zum Beispiel, wurden enttäuscht. Und die SPD ließ endgültig ihre vagen Ideen von einem demokratischen Sozialismus fallen. Die Grünen verabschiedeten sich von ihren ursprünglichen Zielen, Basisdemokratie und Gewaltfreiheit. Und die Christen hörten weitgehend auf, das Reich Gottes zu erwarten. Und und wenn ich mir meine Erfahrung in der, ausgehend von meinen Erfahrungen in der Schule, also anschaue, wie sich das bei den Schülern entwickelt hat, dann muss ich auch sagen, verschwindend wenige dieser Schüler interessieren sich überhaupt noch für Geschichte oder Politik. Und auch diesen wenigen ist die Vorstellung fremd, dass sich der Fortschritt nicht nur auf technische Innovationen und die Lösung bestimmter Konflikte bezieht, sondern auf die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Bedingungen, unter denen wir leben. Aus meiner Wahrnehmung heraus erst in den letzten vielleicht 4, 5 Jahren verschiedentlich von einer Rückkehr der Utopie die Rede. Allerdings hatte ich bislang den Eindruck, diese Behauptungen beschränken sich auf bildungsbürgerliche Kreise und sind eher von Wünschen als von realen Entwicklungen getragen. Eines Besseren hat mich vor kurzem der holländische Historiker und Journalist Rutger Bregman belehrt. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, ob ihr den kennt, dessen Sachbuch Utopien für Realisten zu einem weltweiten Erfolg wurde und in über 20 Sprachen übersetzt wurde. Vergangenes Jahr auch vor 2 Jahren auch ins Deutsche. Der 30-jährige Bregman schreibt in seiner Einleitung, die bezeichnenderweise eben diesen Titel trägt, die Rückkehr der Utopie. Wir brauchen einen neuen Leitstern, eine neue Karte der Welt, auf der wir wieder einen fernen, unentdeckten Kontinent eintragen können, einen Kontinent namens Utopia. Damit meine ich keinen starren Plan von der Art, die uns die utopistischen Fanatiker mit ihren Theokratien oder ihren 5-Jahres-Plänen aufzuzwingen versuchen. Sie unterwerfen lediglich reale Menschen ihren Fieberträumen. Halten wir uns Folgendes vor Augen. Das Wort Utopia bedeutet sowohl guter Ort als auch Nichtort. Was wir brauchen, sind alternative Horizonte, die unsere Fantasie anregen. Und ich meine tatsächlich Horizonte im Plural. Denn schließlich sind einander widersprechende Utopien das Herzblut der Demokratie. Wie alle Utopien wird auch unsere kleinen anfangen. Die Fundamente dessen, was wir heute als Zivilisation bezeichnen, wurde vor langer Zeit von Träumern gelegt, die ihren eigenen Weg gingen. Eines steht fest, ohne all die idealistischen Träumer, die es zu allen Zeiten gab, wären wir immer noch arm, hungrig, schmutzig, ängstlich, dumm, krank und hässlich. Ohne Utopie sind wir verloren. Nicht, dass die Gegenwart schlecht wäre, im Gegenteil, aber es ist eine freudlose Gegenwart, wenn wir nicht darauf hoffen dürfen, dass die Zukunft besser sein wird. Ja, man kann, ne, also die politischen Ansichten von dem Bregman muss man jetzt nicht in jeder Beziehung teilen. Ein Bestandteil seiner Utopie ist, was ich also für absolut diskutierenswert halte, ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle Menschen. Eine Forderung, die übrigens auch aus dem 19. Jahrhundert schon stammt. Aber was Bregman einfach geschafft hat, ist, dass er die Utopie wirklich auf einer etwas breiteren Front wieder ins Gespräch gebracht hat. Und Leute wieder, glaube ich, stärker dazu angehalten hat, utopisch zu träumen, wenn man so will. Das sollte ja nur ein Einstieg sein und damit komme ich jetzt zu Gustav Landauer, denn man kann sich ja fragen, warum sollen wir uns heute mit nach 100 Jahren noch mit diesem Gustav Landauer beschäftigen? Und das kann natürlich nur jeder für sich beantworten letztlich. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist eben der Gedanke der Utopie. Die Idee, dass die Welt nicht so bleiben muss, wie sie ist. Und das spielt bei ihm eine ganz große Rolle, in Abgrenzung zum marxistischen Sozialismus, den er ja sehr stark bekämpft hat, wurde seine Form des Sozialismus auch als Kultursozialismus, ethischer Sozialismus oder konstruktiver Sozialismus bezeichnet, wobei mir der letzte Ausdruck, der, soweit ich weiß, von Rudolf Rocker stammt, mit am besten gefällt eigentlich. Die Idee also, dass man, ja, vielleicht könnte man das so wiedergeben, dass die Verwirklichung der Utopie nicht bedeutet, nur gegen etwas zu sein, sondern gemeinsam für etwas zu sein, konstruktiv an etwas Neuem zu arbeiten. Ja, und das ist vielleicht ein anderer Punkt, was man von ihm lernen kann. Es gibt nämlich noch ein Wort, was auf seine Sozialismusvorstellung gemünzt ist, Verwirklichungssozialismus. Die Idee also, dass jederzeit die Welt verändert werden kann und wir diese Welt auch jederzeit verändern, weil alles, was wir tun, sich auswirkt, Auswirkungen hat, die wir oft vielleicht gar nicht überschauen oder kennen. Und ein dritter Punkt, der bei Landauer eine wichtige Rolle spielt, also der zweite Punkt, ja, die Parole praktisch, wann, wenn nicht jetzt, ne? Wann, wenn nicht jetzt, also nicht die Erwartung von naturgesetzlichen Entwicklungen, die dazu führen, dass man irgendwann dann auf einmal den Kommunismus oder Sozialismus hat oder Anarchismus hat, ne? Sondern jederzeit in unserer Umgebung, in unserer jeweiligen Umgebung können wir darauf hinarbeiten, können wir praktisch diese Utopie anstreben und Schritte in diese Richtung tun. Und das Dritte, was mir einfiel, die Vorstellung, dass unser Leben ganz bleiben soll, dass wir unser Leben als Ganzes betrachten, ganzheitlich sehen, dass wir uns nicht fragmentieren lassen und dass unser Denken und unser Handeln, dass wir versuchen, unser Denken und unser Handeln in Übereinstimmung zu bringen und uns also nicht aufspalten lassen, sozusagen in Theorie da und Praxis da. Das sind so drei Punkte, die ich voranstellen wollte, die ich glaube, die die Beschäftigung mit Gustav Landauer heute auch noch lohnen. Vieles andere hat sich aus meiner Sicht ein Stück weit überholt. Zum Beispiel finde ich, müsste man heute anders und neu über die Rolle des Staates und der Demokratie nachdenken, als Landauer das getan hat, der in Preußen unter ganz anderen Bedingungen aufgewachsen ist. Ich finde nicht, dass man das eins zu eins irgendwie auf die Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2019 übertragen kann. Ja, gut. Das könnte man vertiefen, aber ich möchte gerne eben von vorne anfangen, wenn ich darf. Und zwar, Gustav Landauer wurde 1870 geboren in Karlsruhe. Ich sagte das eben schon, als dritter und jüngster Sohn eines jüdischen Schuhhändlers. Bisher ist man immer davon ausgegangen, dass Landauer sich in der Schule gelangweilt hat und versucht hat, irgendwie der Schule möglichst schnell zu entkommen. Das hat aber für die erste Zeit gar nicht so gestimmt. Er hat erst das Realgymnasium besucht. Realgymnasium war damals eine neue Schulform, also ein Gymnasium. Das heißt, man konnte die Hochschulreife, allerdings nicht die allgemeine Hochschulreife, erlangen. Und hat sich vor allen Dingen mit den Realien beschäftigt, also mit naturwissenschaftlichen Fächern, mit Geschichte, mit Erdkunde und so weiter. Weniger mit den Sprachen, also man hat zum Beispiel kein Griechisch gelernt, was ja damals eben am sogenannten humanistischen Gymnasium dann üblich war. Also, er hat zuerst das Realgymnasium besucht in Karlsruhe. Die Familie hatte sehr viel Wert auf Bildung gelegt. Also alle drei Kinder haben dieses Realgymnasium damals besucht und schreibt als 14-Jähriger über seinen Deutschunterricht in seinem Tagebuch, in seinem Schülertagebuch. Auf heute hatte ich einen Aufsatz über den Chor in Schillers Siegesfest zu machen. Siegesfest, eine Ballade von Friedrich Schiller. Hammes, das ist sein Deutschlehrer, fand ihn sehr gut, bezweifelte aber, dass ich ihn ohne fremde Einwirkung gemacht habe. Für mich ist dies zwar einerseits beleidigend, andererseits aber ein großes Kompliment. Er findet also den Aufsatz so vortrefflich, dass er gar nicht begreifen kann, wie ich solch einen Aufsatz selbstständig machen kann. Es ist dies übrigens sonderbar von mir, meine Gedanken fallen mir immer erst beim Schreiben ein. Wenn ich zum Beispiel in der Schule so etwas Ähnliches erzählen sollte, könnte ich es absolut nicht. Auch geniere ich mich häufig sonderbarerweise etwas niederzuschreiben, was nach meiner Ansicht ganz richtig ist, wenn es ein wenig neu oder ungewöhnlich ist. Ebenso ergeht es mir beim Vortrag. Oft, wenn ich mit der Stimme heraus will, wenn ich mich in das Vorzutragende hineinleben will, wenn ich mich dafür begeistern will, da unterbreche ich mich und trage zwar richtig vor, das, was zusammengehört, zusammen, aber nur mit dem Verstand, nicht mit dem Gemüt, wozu ich gerade einen Ansatz nehmen wollte. Es ist dies töricht, aber instinktiv und nicht ohne Grund. Ich glaube, es geschieht aus Angst vor dem Spotte meiner Mitschüler. Oft, wenn ich für mich etwas lese, lebe ich mich so ganz hinein, dass mir oft die Augen überlaufen, dass jeder Zuhörer deutlich merken könnte, wie bewegt ich bin. Und jedenfalls würden da meine Mitschüler spotten, wie man überhaupt in unserer Zeit immer weniger begreift, wie man sich für etwas begeistern könne, das doch in der Tat keinen materiellen Nutzen einbringt oder was nicht gerade Mode ist. Ja, so viel der 14-Jährige in seinem Tagebuch. Man kann daran, könnte jetzt da mehreres draus ableiten. Einmal, dass er jetzt gerade im Fach Deutsch oder später dann Literatur besonders interessiert war, im Gegensatz zu vielen anderen Fächern, und da auch besonders erfolgreich war, viel Lob erntete und Förderung auch durch die Lehrer. Auf der anderen Seite die Begeisterung, die für ihn ganz wichtig ist, die Identifikation mit der Literatur, die er gelesen hat, die weit über das hinausging, was andere Schüler auch damals gezeigt haben. Und die Isolation, die daraus folgt auch. Die Angst vor den Mitschülern, dass die ihn verspotten können. Beruflich hat Landauer als 13-Jähriger die Idee gehabt, Buchhändler zu werden. Wie gesagt, am Realgymnasium konnte man eben nicht die allgemeine Hochschulreife erwerben. Ne? Also viele gingen dann in kaufmännische Berufe danach. Von daher war das jetzt nicht ungewöhnlich. Er hatte erst die Idee, Buchhändler zu werden, weil er eben sehr viel gelesen hat damals. Dann kam die Idee auf, einen Kolonialhandel aufzumachen. Das war damals in der Zeit, Deutschland hatte ja ab 1884, meine ich, mehrere Kolonien erworben, war das eben so eine Sache, die damals in Mode war. Und ihn reizte also einfach das Reisen und das Kennenlernen fremder Länder dabei. Sein Vater wollte ganz etwas anderes, hatte also eine sehr praktische Idee auch. Zahnarzt sollte er nach Meinung des Vaters werden. Das war damals ein neuer Beruf. Nee, den gab es noch nicht so lange und man konnte das gerade erst, also als so Appendix, als Anhängsel sozusagen vom Medizinstudium, konnte man eben Zahnheilkunde studieren. Und das war ein Beruf mit Zukunft, ne? Wie der Vater also glaubte, der sehr praktisch orientiert war. Immer wieder fängt Papa damit an, ich solle Zahnarzt werden. Auch heute war dies wieder der Fall und als ich mich entschieden weigerte, sagte er, andere Kinder würden das, was ihr Vater wollte und das sei auch ihre Pflicht. Ich habe eine andere Ansicht von Pflicht. Im Gegenteil, meine Pflicht ist, mich gegen einen Beruf zu wehren, den man mir aufzwängen will, ohne dass ich auch nur die geringste Lust, das geringste Vergnügen daran habe. Kann denn ein Vater überhaupt von seinem Sohn verlangen, einen Beruf zu wählen, nur des Geldes willen, einen Beruf, zu dem er auch nicht einen Funken von Liebe hat? Ist es nicht vielmehr Pflicht des Vaters, den Sohn davon abzuhalten, falls er einen solchen Beruf wählen will? Aber durch das ewige Drängen komme ich bald in eine Stimmung, in der ich ihn zurufen möchte, macht mit mir, was ihr wollt, ich kümmere mich um gar nichts mehr. Schreibt der 15-jährige Landau. Ja, und er konnte sich tatsächlich durchsetzen. Er hat also dann ein Jahr später beschlossen, er möchte doch ans humanistische Gymnasium in Karlsruhe wechseln, um später neuere Philologie und Philosophie zu studieren. Und der Vater hat dem also zugestimmt, wohl in der Hoffnung, dass sich der Berufswunsch vielleicht nochmal verändern würde oder Studienwunsch nochmal verändern würde im Laufe der letzten 2 Schuljahre, die er dann an dem heutigen Bismarck-Gymnasium, damals großherzoglichem Gymnasium in Karlsruhe, verbracht hat. Ja, das war ein Eintrag von 1885. Und gleichzeitig parallel zum Schulbesuch hat Landauer in seiner Freizeit gedichtet. Hat also schon als 12-Jähriger viele Gedichte geschrieben und Novellen geschrieben und ein Drama angefangen. Und viele dieser Jugendgedichte sind auch noch erhalten, alle so in einem etwas romantischen Stil. Es geht um die Natur, um Frieden, um Liebe und Tod. Am 18. August 1886, als mittlerweile 16-Jähriger, sieht er das Ganze ein wenig distanzierter und schreibt: Wenn ich jetzt am 18. August 1886 wieder in meinem Tagebuch lese, kommt es mir vor, als wäre die Zeit, in der ich selbst die letzten Einträge machte, längst entschwunden. Damals dichtete ich nur so darauf los, dass es eine wahre Pracht war. Heute habe ich zu all dem vielen Begonnenen und Geplanten gar keine Lust mehr. Dagegen aber die nüchterne Überzeugung, dass ohne Lebenserfahrung nicht gedichtet werden kann. Alle die Pläne, die ich noch machte, sei ein Mensch, kein oder ein Roman, den ich vor etlichen Monaten auf den vorigen Blättern einmal zu skizzieren begann, hatten etwas Großartiges in der Idee, aber die Ausführung ist bei den Begonnenen ganz ungenießbar und so wäre es auch bei den anderen geworden. Darum werde ich wohl nicht mehr dichten, bevor ich etwas erlebt habe. Also ein Schluss. Und ja, das Erleben fängt im Grunde an mit seinem Studium dann. Gustav Landauer hat dann tatsächlich 1888 an der Universität in Heidelberg sein Studium begonnen, zusammen mit seinem Vetter Siegfried Landauer, der Medizin studierte. Und sehr viele damals haben eben von Karlsruhe aus dann in Heidelberg angefangen zu studieren. Karlsruhe selber hatte eben damals schon technische Hochschule. Das heißt, man konnte dort Ingenieurwissenschaft studieren, aber eben keine anderen Fächer. Und die Hauptstudienorte für die Bewohner in Karlsruhe oder für die Kinder aus Karlsruhe waren eigentlich Heidelberg und Tübingen. Genau, am 22. Oktober schreibt er an seinen Schulfreund Emil Blum-Neff, von dem sehr viele Briefe gerade aus diesen frühen Jahren stammen, also an den viele Briefe aus diesen frühen Jahren gerichtet sind, schreibt er: Lieber Emil, ich bin gut hier angekommen, in Heidelberg, gesund und wohl, das hoffe ich auch von dir. Ich habe gemeinsam mit meinem Vetter eine schöne Bude gemietet, bestehend aus 2 Zimmern, Adresse unten. Die Kollegien beginnen erst Mittwoch. Ich höre Geschichte der deutschen Literatur von Luther bis Lessing, Erklärung der Gedichte Walters von der Vogelweide, englische Literaturgeschichte von Chaucer bis Burns, Geschichte des Dramas, Goethes Leben und Dichtung, Kants Lehre und Zeitalter, Althochdeutsch, Alt- und Neuenglische Übungen, im Ganzen 24 Stunden wöchentlich. Auf eine Antwort von dir folgt mehr von deinem Freund Gustav Landauer. Man sieht daran, am Anfang hat Landauer die Studium doch noch sehr ernst genommen, hat also ungefähr 4 Semester, kann man sagen, hat er wirklich sehr ernsthaft neuere Philologie und Philosophie studiert, garniert mit etwas Nationalökonomie, also Volkswirtschaft, auch schon damals. Und er wird gleichzeitig am Anfang in Heidelberg Mitglied im Neuphilologischen Verein. Der Neuphilologische Verein. Da muss ich ganz kurz mal in meinen Kommentar reingucken, damit ich da die richtigen Jahreszahlen sage. Genau. Dieser neuphilologische Verein an der Heidelberger Hochschule wurde 1880 gegründet und sein Zweck war laut Vereinsstatuten die Förderung des Studiums der neueren Philologie. Neue Philologie, das waren also die Sprachen, das war Germanistik, Anglistik, Romanistik und Pflege des geselligen Verkehrs. Und man traf sich einmal die Woche und das Ganze hatte also durchaus Züge damals schon auch von einer studentischen Verbindung, aber es war eben ein wissenschaftlicher Studentenverein. Dass Landauer gerade da landete, hatte natürlich einmal mit der Ernsthaftigkeit zu tun, mit der er las und studierte, zum anderen aber auch sicherlich damit, dass die Verbindung damals schon stark antisemitisch beeinflusst waren, antisemitisch ausgerichtet waren. Und eine jüdische Verbindung ist in Heidelberg erst 1890 gegründet worden, da war Landauer schon wieder weg. Ja, deswegen war das also naheliegend, in diesen neuphilologischen Verein zu gehen. Und er berichtet davon auch wieder dem Emil Blum-Neff, der in Karlsruhe studierte. Am 22. November 1888. Ich bin jetzt Mitglied des Neuphilologischen Vereins. Heute Abend ist Sitzung, die immer aus geschäftlichem, aus wissenschaftlichem Teil und Kneipe besteht. Im Wissenschaftlichen halte ich den ersten Teil eines Vortrags über neuere poetische Bearbeitungen der altgermanischen Götter- und Heldensage. Der erste Teil geht über Richard Wagners Ring des Nibelungen. Der zweite Teil über Wilhelm Jordans Epos, die Nibelunge, und wird am nächsten Donnerstag folgen. Ja, Landauer ist also tatsächlich da dann Mitglied geblieben. Auch in diesem Verein hat er am 8. November 1888, also direkt nach seiner Immatrikulation, ist er dort aufgenommen worden und ist da regelmäßig hingegangen. Ich konnte also da im Archiv tatsächlich noch das Protokollbuch finden in Heidelberg und daraus gehen dann auch so in Kurzform seine Vorträge hervor, ne, die er da gehalten hat. Er war einer derjenigen, der am meisten Vorträge gehalten hat und auch am meisten sich an Diskussionen ernsthaft beteiligt hat. Bei anderen hat man manchmal den Eindruck, dass die Vorträge nur so ein Probelauf waren für irgendeine Prüfung, die danach kam. Ne? Also irgendwie ne? Nicht mit großer innerer Beteiligung dann vorgetragen wurden. Und es gab auch diese Einteilung, zum Beispiel, wie man sie von studentischer Verbindung kennt heute noch, ne, mit Füchsen, ne, dass man erst Fuchs ist und dann irgendwann wird aus dem Fuchs, ich war in keiner Verbindung, ich muss nachgucken, was wird aus dem Fuchs? Peter, weißt du's? Aus dem Fuchs wird, wenn man befördert wird, zum Burschen, genau, wird man zum Burschen befördert dann. Ne, also wenn man da genug Bier verträgt. Und das ist ihm also auch noch widerfahren. Später hat er dann aber sich völlig rausgezogen und hat also keinen Kontakt mehr gehabt dann später zu diesen neuphilologischen Vereinen. Also das Ganze hielt im Grunde nur so 2 Jahre an. Genau. Also Landauer selbst stammt aus einem, wie er das selber schreibt, liberalen Elternhaus, religiös auch liberalen Elternhaus, auch wenn der Vater hier, wie ihr gehört habt, ja versucht, ihm so den Beruf aufzudrücken oder in eine bestimmte Richtung zu lenken, aber er hat also auch ohne weiteres eben dieses Studium ihm finanziert da in Heidelberg, was er dann gemacht hat. Natürlich in der Erwartung, dass er am Ende Lehrer wird, ne, was Landauer allerdings schon nach 2 Semestern abgelehnt hat. War ihm also klar, dass er das nicht wird. Und religiös-liberal, also Landauer sagte irgendwann mal, dass sich die Schabbeslamp und der Christbaum gut vertragen haben in seinem Elternhaus. Die Familie war also assimiliert, wie man das damals nannte, also die jüdische Familie war assimiliert. Der Vater las die Frankfurter Zeitung, das war eine liberale, die liberale Zeitung eigentlich damals in Deutschland. Ja, man kann das also an verschiedenen Kleinigkeiten festmachen, dass es also offenbar wirklich eine liberale, von Seiten des Vaters jedenfalls, eine politisch-religiös-liberale Familie war. Landauer wird dann ziemlich schnell, nach Beginn des Studiums beschäftigt er sich mit Religion und liest David Friedrich Strauss. Ernst Haeckel, also Leute, die Religion kritisieren, die als Religionskritiker gelten. Und das kommt zum Tragen in seinem Verhältnis auch zu Emil Blum-Nerf. Emil Blum-Nerf hat sich nämlich verliebt in ein Mädchen namens Crescens. Und das Problem ist nur, dass die Mutter von Crescens hat ein Gelübde abgelegt, die kommen also beide katholisch, ne, schwer katholisch aus dem Bodenseeraum, ein Gelübde abgelegt, dass diese Crescens ins Kloster soll. Ja? Und das ist jetzt das große Problem. Ne? Also, die sind verliebt, aber ne, irgendwie, tja, was soll werden? Und hier tritt also Landauer dann als übrigens erfolgreicher letztlich Berater auf und schreibt an Emil Blum-Neff über seine religiösen Vorstellungen seiner damaligen. Lieber Freund, von David Friedrich Strauss stammt das schöne Wort, das seinem Sinn nach besagt, man hätte gar nicht nötig, Proben einer rührend schönen, naiv volkstümlichen Poesie, wie zum Beispiel die mosaische Schöpfungsgeschichte eine ist, also die alttestamentliche Schöpfungsgeschichte eine ist, anzugreifen, wenn nicht törichte Menschen in ihrer Verblendung wollten, man müsse an dieser poetischen Vorstellungsweise festhalten, die in grauen Zeiten den Menschen Poesie und Wissenschaft zugleich war. Man müsse daran glauben. Dieser Satz lässt sich allgemein anwenden auf das ganze Gebiet der Religion überhaupt. So will ich sagen, ich hätte gar nicht nötig, ja, es wäre einfältig, wenn nicht noch mehr den schönen innigen Glauben einer schlichten Mädchenseele, den ich sehr wohl verstehe, eben jener Crescens, irgendwie bekämpfen zu wollen, wenn eben nicht dieser Glaube in Konflikt käme mit noch höheren Forderungen, mit dem Glück dieses Mädchen selbst und noch eines Menschen. Denn darüber darfst du dich keinen Illusionen hingeben, dass, wenn ihr euch einer tatlosen Ruhe hingebt, wenn ihr beide wirklich und im Ernste glaubt, euer jetziges Leid sei nur eine Prüfung und Gott werde alles zum Besten lenken, dass dann das Glück eures Lebens vermutlich dahin ist. Verlasst euch nicht auf Zufälle und das, was der Mensch Gottes Fügung in seiner Selbstüberhebung zu nennen beliebt, ist nichts anderes, wenn er selbst sich tatloser Ruhe, träger, dumpfer Erwartung hingibt. Nichts anderes als Zufall. Mein Gott wenigstens hat Besseres zu tun, als zu seinem Sonntagnachmittagsvergnügen zwei Menschen außer der Reihe zu prüfen und dann eine Zeit lang später ebenso außer der Reihe gutmütig lächelnd alles wieder in Ordnung zu bringen. Mein Gott ist weder ein boshafter Plagegeist, noch ein gemütlicher Kuppler, noch beides zusammen. Erinnern dich diese Wendungen nicht etwa an den Zeus des Homer, den ich mir nie anders vorstelle, als einen gemütlichen Mann in mittleren Jahren, der mit einer Tabakspfeife im Mund auf dem Sofa sitzt, der, wenn er besonders gut aufgelegt ist, gerne ein paar boshafte Streiche macht? Wie wunderschön ist doch Homer, wie einzig schön der ganze griechische Göttermythos. Dafür habe ich nichts übrig als eitel Bewunderung. Aber wie rasch würde diese Bewunderung sich in den tatkräftigsten Kampf bis aufs Blut verwandeln, wollte es jemandem einfallen, alle herrlichen Errungenschaften der Wissenschaft über Bord zu werfen, um das griechische Heidentum wiederherzustellen. Und genauso verhalte ich mich zum jüdischen, zum christlichen und zum muhammedanischen Heidentum. Denn das Heidentum besteht nicht in der Vielgötterei, sondern darin, dass man seinem Gotte menschliche Eigenschaften zuschreibt. Und das tun alle die genannten Bekenntnisse, die von dem Satz ausgehen, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Denn daraus folgt unmittelbar, dass Gott menschenähnlich ist. Das ist die eine Erwägung. Die zweite folgt. Die Erfahrung, die man jeden Tag ein paar Dutzendmal machen kann, lehrt, dass in der Welt alles einen geregelten Gang geht. Dass, wenn Millionen Herzen auf das Eingreifen einer übernatürlichen Macht hofften, diese Hoffnung gerade so vielen Millionen Mal getäuscht wurde. Das bekannte Kausalgesetz. Daraus folgt unabweisbar, dass die Tätigkeit des Gottes, den anzunehmen uns ein Bedürfnis drängt, sich auf das Folgende beschränkt. Er musste die Welt erschaffen, denn gerade nach diesem Kausalgesetz muss doch auch die Welt eine Ursache haben. Das heißt natürlich nicht diese Welt, wie sie jetzt ist, sondern etwas weit tiefer Stehendes, aus dem sich eben wieder nach dem Kausalgesetz diese Welt entwickeln konnte. Und zu dieser Urwelt musste er, wie der Metzger zum Fleisch einen guten Markknochen, noch eben das Kausalgesetz dreingeben. Dann aber hatte er absolut nichts mehr zu tun. Dann ging alles so, wie es bisher gegangen ist und würde so gehen, wie es gehen wird. Dann müsste dieser außerweltliche Gott sich schlafen legen oder was er sonst tun wollte. Will man sich dieser Vorstellungsweise nicht anbequemen, und wer wollte das, dann gibt es nur noch einen Ausweg. Man sagt sich, was ja auch so nahe liegt, dass das Gesetz der Kausalität keine absolute, über dem All schwebende Geltung hat, dass es vielmehr nur ein menschliches Ableitungsgesetz ist, das wohl für die Entstehung jedes Einzelnen im All gilt, aber nicht für das All selbst, dass dieses All ewig ist, ohne Anfang und Ende. Will man, so kann man mit Spinoza und überhaupt den Pantheisten dieses ewige Wesen Gott nennen. Wer aber gleich mir der Ansicht ist, zum Begriffe Gott gehöre erstens etwas, das anders ist als die gegenwärtige Welt, zweitens etwas, das sich nicht entwickelt, sondern in ewiger Vollkommenheit gleich bleibt. Wenn man zu diesen Bedingungen die herrliche Tatsache nimmt, dass das Organische zum Beispiel sich aus dem Anorganischen entwickelt, dass überhaupt die Entwicklung der Welt einen langsamen, aber stetigen Fortschritt bedeutet, so kommt man zu dem Schluss, erstens, Gott war gewiss nicht, zweitens, er ist auch nicht und wird auch drittens niemals sein, aber er ist das Ideal, dem wir uns stetig nähern, ohne es jemals ganz zu erreichen. So viel in aller Kürze hiervon. Für dich kann es vorläufig gleichgültig sein, ob du dich dem Pantheismus oder meiner modifizierten oder sonst irgendeiner Auffassung zuwendest. Wenn sich diese Auffassung nur verträgt, erstens mit den Ergebnissen der Wissenschaft, zweitens mit den Bedürfnissen des Lebens und drittens vor allem mit deinem eigenen Glück. Bist du dazu durchgedrungen, dann wird es deine schwierige Aufgabe sein, deinen Schatz ungefähr ebenso weit zu bringen. Das nenne ich Handeln, und es so weit mit mächtigem Willen bringen, nenne ich Stärke, denn das ist naturgemäß euer Lebensglück gegen die Dämonen des Aberglaubens. Das ist der einzige Rat, den ich weiß, und weil ich fest davon durchdrungen bin, dass das der Weg zum Heile ist, habe ich ihn heute nochmals ausführlicher wiederholt. Bis dahin. Genau, haben sie. Ja, ne? Also es hat irgendwann geklappt, ne? Irgendwann hat die Mutter nachgegeben, ne? Und die haben sich ja so 1893, es hat eine Weile gedauert, ne? Aber 1893 verlobt und dann ein Jahr später geheiratet. Ne? Von aus der Landauers Perspektive finde ich diesen Abschnitt einfach interessant, weil man sieht, er ist im Grunde auch auf seine politischen Ideen erstmal von so einem religionskritischen Ansatz her gekommen, von so einem freidenkerischen Ansatz her, eben Strauss und Haeckel, ne? Zu denen sich dann wenig später Nietzsche gesellt hat. Die Nietzsche-Rezeption begann ja auch 1889 so in Deutschland, wurde dann also im Folgejahr ziemlich breit, aufgrund einfach der Tatsache, dass Nietzsche da in geistiger Umnachtung dann versunken ist, ne? 1890, dann dadurch wurde er populär, ne? Und vorher war er das noch nicht. Gut, genau, und am 4. September 1889 lernt Landauer dann bei einer Hochzeit eines Vetters in Ulm seine erste große Liebe kennen. Das ist auch ganz interessant, deswegen würde ich da gerne kurz drauf eingehen. Auch wieder in einem Brief an Emil Blum-Neff schreibt er darüber, also über das Kennenlernen in Ulm. Jetzt zu meiner Liebe, denn der Gedanke an sie drängt sich ihm überall vor, im Ernst wie im Scherz. Mehr wie je bin ich jetzt davon überzeugt, dass es ein Unsinn ist zu meinen, der eine liebe eine andere und sie erwidere zufallsweise diese Liebe. Vielmehr glaube ich entschieden, dass die Liebe mehr als alles andere Wechselwirkung ist. Sie ist das Band, das zwei Menschen unwiderstehlich aneinander kettet. So ist es uns beiden ergangen. Und in diesem Sinne will ich deine Frage, ob meine Liebe erwidert werde, bejahend beantworten. Beschreiben werde ich sie dir nicht, Schon aus dem einfachen Grund, weil ich dir zum Beispiel die Farbe ihrer Augen nicht mit aller Bestimmtheit angeben kann. Hübsch ist sie, aber es waren noch schönere im Saal, darunter eine, zu der ich schon längst in vertrauteren Beziehungen stehe. Du kennst sie flüchtig von Sigmaringen her und von meinen späteren Erwähnungen. Es war wahrhaftig wie ein Funke vom Himmel, der zwischen uns niederfiel und uns gleichmäßig traf. Sie saß zu meiner Linken, wurde mir erst, als ich sie gemeinsam mit ihrem Brautführer per Wagen abholte, vorgestellt. Sie ließ mich so kalt wie mein eigenes, mir ebenfalls fremde Brautfräulein. Aber kaum saßen wir und hatten die üblichen Höflichkeitsphrasen gewechselt, als ich rechts rechts sein ließ und mich nach links wandte, also rechts saß eigentlich die Dame, die ihm da zugeführt wurde, in der Sitzordnung. Und dann kam es ziemlich rasch, wir überließen die Welt und ihren Verlauf ruhig sich selbst, sagten uns unsere Vornamen, sagten zueinander du und schwammen tatsächlich in Wonne. Am nächsten Tage wurden mir Dinge von der Hochzeit erzählt, zum Beispiel, dass eine Dame ein ganzes Lied sehr schön gesungen habe und ich hatte absolut nichts davon gehört. Ich schrieb ihr natürlich von hier aus, leider hatte ich keine besondere Art verabredet, so dass ich so schreiben musste, dass auch ihre Mutter den Brief lesen konnte. Jetzt warte ich auf Antwort. Die Antwort kommt dann auch, allerdings wird es ziemlich schnell schwierig oder die Antwort fällt schon gleich nicht so aus, wie Landauer das erwartet, weil die geliebte Person Ida Wolf, auch eine Jüdin, Tochter eines jüdischen Fabrikanten in Ulm, der Meinung ist, dass er eben zu forsch an die ganze Sache herangegangen ist und etwas mehr Zurückhaltung üben sollte. Trotzdem besteht diese, ich werde gleich noch einen Brief dazu vorlesen, besteht diese Beziehung, wenn man sie so nennen will, 2 Jahre. Aber in diesen 2 Jahren treffen sich die beiden nur 2-mal. Und Landauer lebt diese Beziehung, das ist vielleicht ein Stück weit typisch für ihn, eben wirklich in der Fantasie weitgehend. Nicht? Also er schreibt das später auch, er fantasiert sich ein Bild von dieser Frau, das nicht in jeder Beziehung der Wirklichkeit entspricht. Augenblick, hier habe ich keinen Schluss. Ach so, genau. Ziemlich schnell fängt Landauer dann während des Studiums wieder an zu schreiben und verfasst also Anfang 1890 ein erstes Drama mit dem Titel Hilde Hennings, zu dem er durch eine Karlsruher Schauspielerin inspiriert wurde. Er ist seit Oktober 1889 in Berlin und wird Mitglied des Theatervereins Freie Bühne, eines damals ja avantgardistischen Theatervereins. Theaterverein deswegen, weil man eben als Verein Vorstellungen ohne Zensur über die Bühne lassen gehen konnte. Und alle anderen Sachen musste man der Zensur vorlegen. Und in diesen Theatervereinen, wo die Leute ja dann Beitrag zahlen mussten, sozusagen, um Mitglied zu werden. Das war natürlich meistens einfach nur der Eintritt. Aber es war einfach eine rechtlich andere Konstruktion. Konnte man also eben auch Stücke zeigen, die damals zumindest in Gefahr standen, zensiert zu werden. Und das waren vor allen Dingen Stücke auch von skandinavischen Autoren wie Henrik Ibsen, den Landauer absolut bewundert hat damals und also dessen Stücke er bewundert hat, oder August Strindberg. Ja. Und auch von einigen französischen Autoren. Also diese Hilde Hennings, sein Drama, das reicht ja ganz selbstbewusst eben ein. Dieses ja auch schriftstellerische Selbstbewusstsein, das hat Landauer von Anfang an begleitet. Schreibt also am 15. Mai an die von ihm angebetete 15. Mai 1890 Ida Wolf: Das Drama habe ich mittlerweile zunächst nicht zum Abschreiben gegeben, sondern direkt an Herrn Dr. Paul Schlenter geschickt, der zum Vorstand des Vereins Freie Bühne gehört. Diesem habe ich das Drama zur Aufführung angeboten. Die Antwort steht noch aus. Die Ziele der Freien Bühne kennen Sie jedenfalls von der Zeitungslektüre her. Sie werden auch begreifen, warum ich ihr das Drama gleich anbot. Die schauspielerische Leistung seitens dieses Instituts ist vortrefflich und wenn's die Freie Bühne nicht aufführt, nimmt's ein anderes Theater erst recht nicht an. Ja, Landauer ruht sich allerdings bei Paul Schlenter eine Ablehnung. Das heißt, zuerst beantwortet er gar nicht, weil er nämlich in Urlaub ist. Und Landauer ist ein sehr, auch zeitlebens, ein sehr ungeduldiger Mensch. Schreibt ihm schon am 11. Juni dann einen grenzwertigen Brief, für die damalige Zeit jedenfalls, also an Paul Schlenter gerichtet. Das ist ja nur, noch nicht mal 3 Wochen, ne, nachdem er das Drama reingereicht hat. Und Paul Schlenter bekam natürlich nicht nur dieses eine Drama, bekam natürlich viele Dramen, die aufgeführt werden sollten in einer freien Bühne. Und er schreibt also dann am 11. Juni 1890 an Paul Schlenter: Sehr geehrter Herr, nunmehr muss ich Sie höflich ersuchen, mir das Ihnen vor einigen Wochen übersandte, von mir verfasste Drama Hilde Hennings zurücksenden zu wollen. Ich würde Ihnen gerne die Mühe des Kuvertierens, Frankierens, Adressierens ersparen und das Manuskript persönlich abholen, doch kenne ich die Zeit nicht, zu der ich Sie zu Hause antreffen kann. Entschuldigen Sie also bitte gütigst die Mühe, die ich Ihnen mache. Ich weiß und will nicht unterlassen, es auszusprechen, gleichgültig, ob Ihnen das als eitel erscheint oder nicht, dass Sie einige Begabung zumindest anerkennen müssten, wenn Sie mein Stück gelesen hätten. Das wäre freilich noch nicht viel. Und zudem, was geht Sie ein Ihnen ganz unbekannter Herr Auer an? Hat unter dem Pseudonym Auer dieses Drama eingereicht, weil er Schlenter schon mal vorher auf einer Veranstaltung kennengelernt hat, ne, und jetzt vermeiden wollte, dass Schlenter sofort weiß, wer er ist. Trotzdem können Sie es mir nicht übel nehmen, dass ich eine Maske vornahm, als ich Sie um Ihr Urteil bat, damit es durch unsere flüchtige Bekanntschaft nicht in günstigem oder ungünstigem Sinne beeinflusst werde. Der Gefahr ist ja bekanntlich jeder ausgesetzt. Jetzt besteht natürlich nicht der mindeste Grund mehr, meine Pseudonymität beizubehalten. Um Diskretion in dieser Angelegenheit darf ich wohl bitten. Womit ich zeichne Ihr ganz ergebener Gustav Landauer, Stuttfilm. Das ist also doch ein Brief, in dem der also nochmal dieses Selbstbewusstsein von Landauer zeigt. Schlenter antwortet natürlich dann, als er wieder in Berlin ist und das Drama gelesen hat. Doch, das ist dann Juli. Und wir kennen den Brief nicht, aber wir kennen wieder die Antwort von Landauer. Er lehnt also dieses Stück nicht rundweg ab, sondern er sagt ihm, da müsste noch einiges nachgebessert werden. Und darauf reagiert Landauer jetzt hier in diesem Brief an den damals sehr bekannten Paul Schlenter. Geehrter Herr, erlauben Sie mir, Ihnen herzlich zu danken für die eingehende Strenge, mit der Sie mein Drama beurteilt haben. Ihre Vermutung, dass ich inzwischen dem Stück selbst fremder gegenüberstehe, trifft allerdings zu. Ich plante schon seit einigen Wochen eine Umarbeitung des ersten Aktes, wobei dann Shakespeare und Goethe ausgemerzt worden wären, und schrieb ihnen auch eine Postkarte, in der sie um dessen Willen um Rücksendung bat, doch hat dieselbe sie nicht mehr erreicht. Indessen werde ich auch diese Umarbeitung unterlassen. Es wird wohl auch anderen so gehen, dass ihnen der Gedanke an eine frühere Arbeit, wenn sie schon wieder bei einer neuen sind, nur peinlich ist. Ihre leicht zu vertilgenden Fragezeichen werde ich also vorerst ruhig stehen lassen können. An den Beginn des dritten Aktes schrieben sie Strindberg Fragezeichen. Diese Vermutung trifft nicht zu. Ich kannte damals von Strindberg noch gar nichts und kenne auch heute nur Fräulein Julie, die sie nicht gemeint haben können. Dagegen bin ich mir des Zusammenhangs mit Ibsens Volksfeind sehr wohl bewusst. Ich sehe nun wohl, dass Sie die Lektüre des Dramas ziemlich gelangweilt haben muss. Das tut mir leid. Bitte verzeihen Sie auch den unwirschen Ton, den ich vor einigen Wochen einmal angeschlagen. Geduld zählt nicht zu meinen hervorragenden Eigenschaften. Nochmals besten Dank. Ja, Landauer hatte sich selber also schon innerlich distanziert, ne, von diesem ersten Drama, das er geschrieben hat, und war mit einer Novelle beschäftigt. Anfangs sollte es ein Roman werden, dann eine Novelle mit dem Titel Geschwister. Ganz kurz nur, es geht darum, dass zwei Geschwister sich ineinander verlieben. Also das Thema Inzest wird angesprochen und die beiden am Ende auch noch Selbstmord begehen. Und das ist so ein bisschen kennzeichnend auch für die ganzen Texte, die Landauer damals schrieb. Sie drehten sich alle um eigentlich eine Überschreitung bürgerlicher Moralvorstellungen. Ja, und dazu auch ein kurzer Text. Genau, er hat inzwischen in Berlin Fritz Mautner kennengelernt. Fritz Mautner, Journalist damals, Schriftsteller und Philosoph, der zu seinem väterlichen Freund und Förderer wurde. Also man muss ganz deutlich sagen, auch viele Veröffentlichungen von Landau wären damals nicht zustande gekommen ohne Mautners Mithilfe. Mautner selber hatte eine Zeitschrift herausgegeben, die den schlichten Titel Deutschland trug, und hat später dann als Herausgeber mitgewirkt im Magazin für Literatur. Und Landauer begriff sich damals in erster Linie wirklich als Schriftsteller, nicht als Politiker, das muss man also ganz klar sehen und sagen. Und ohne Mautner hätte er in diesen renommierten Zeitschriften auch nicht veröffentlichen können damals. Die Novelle Geschwister reicht er eben auch bei Mautner ein und Mautner schreibt ihm darüber am 1. November 1890. Die Novelle gefällt mir bis zum Schlusse und ich habe lange geschwankt, ob ich das kecke Werk zum Abdruck bringen soll oder nicht. Ich habe mich endlich für Nein entschieden, weil ich eine Anklage nicht für unmöglich halte und mein junges Blatt davor beschützen muss. Mit dem jungen Blatt ist eben diese Zeitschrift Deutschland gemeint. Ich sende Ihnen aber das Manuskript nicht zurück, weil ich Ihnen den Vorschlag machen möchte, ich will einen Buchverleger dafür suchen, um dann über das Erschienene meine sehr günstige Meinung auszusprechen. Natürlich, schreibt Landauer, antwortete ich ihm, dass ich seinen Vorschlag sehr dankbar annehme. Das ist dieser kurze Brief, oder wahrscheinlich war es nur eine Postkarte, die Mautner geschrieben hat und die Landauer in einem Brief wiedergibt hier, hat bei ihm richtige Euphorie ausgelöst. Er hat daraufhin beschlossen, das Studium dran zu geben. Er hat damals ein Semester in Straßburg im Elsass studiert und hat beschlossen, die Laufbahn des Schriftstellers einzuschlagen, das Studium nur noch als Vorbildung anzusehen für diese Laufbahn. Natürlich hätte ihm sein Vater das weitere Studium nicht finanziert, aber zum Glück hatte er zwei Vettern, die relativ wohlhabend waren, die im Textilhandel tätig waren und die bereit waren, ihm also dann die Zeit, bis er sozusagen berühmt sein wollte oder bis er bekannt sein wollte und vom Schreiben leben konnte, finanziert haben. Ja, die ihm also monatlich dann Geld geschickt haben. Ja. Und diese Novelle Geschwister ist übrigens nie erschienen. Also Mautner hat dafür keinen Verleger gefunden. Vermutlich haben die auch alle abgewunken und gesagt, nee, also das ist uns zu gefährlich da, diese Novelle. Aber er ist trotzdem dabei geblieben und später hat es dann auch geklappt. Und zunächst antwortet er Mautner am 11. November 1890. Und bittet ihn praktisch bei seinem weiteren beruflichen Werdegang abseits vom Studium zu helfen. Er schreibt zur Erklärung, schon als ich in Karlsruhe mich noch befand, das war also im Oktober 1890, stand es mir fest, dass ich an einem Wendepunkt meines Lebens angelangt bin und dass ich gerade meinen hiesigen Aufenthalt dazu benutzen wollte, um rasch und bestimmt die Entscheidung zu treffen. Ich habe sie getroffen und in dem Sinne, den ich erwartete. Obwohl es mir fast seit Beginn meines Studiums feststand, dass ich weder zum Gymnasiallehrer noch zum Privatdozenten der Philologie geeignet bin, habe ich mich bisher nicht unfleißig dem Studium der Sprach- und Literaturwissenschaft hingegeben. Tue das auch jetzt noch. Ihr Rat, den Sie mir in Berlin einmal gaben, jedenfalls ein Examen zu machen, war gut und mag auch für viele das Beste oder einzig Richtige sein. Ich kann ihn nicht befolgen. Ich müsste Jahre meines Lebens dieser Sache opfern und vollständig hingeben, während ich doch fühle, dass ich wenigstens manchmal im Jahr, besonders an den Abenden und Nächten, da bin ich ein ganz anderer Mensch, Zeit und Stimmung haben muss für andere, für produktiv-künstlerische Arbeit. Andererseits beherrsche ich die Methode der wissenschaftlichen Tätigkeit genügend, dass mich die Art der meisten Herren Dozenten anödet und ich ihrer Materialhäufung, denn darin besteht meist ihr Kolleg, so kritisch gegenüberstehe, wie es sich für einen demütigen Studierenden kaum geziemt. So. Und daraufhin verschafft Landauer ihm dann jeweils die Möglichkeit, eben in den Zeitschriften hier und da zu veröffentlichen. Seinem Freund Ewe Blumneff, teilt er dann wenig später mit, am 12. Januar 1891. Ja, ja, es ist doch ganz merkwürdig, wie man so allmählich in das hineinkommt, wofür man am besten taugt oder, Zitat, bestimmt ist, wie man sich auch hochmütig auszudrücken beliebt. Ich glaube nämlich wenigstens in den vielen schwachen Stunden meines Lebens, dass ich für diese Art der Betätigung, man nennt sie am besten kurz und bündig Schreiben, am ehesten geeignet bin. Und vielleicht schließt du dich jetzt schon so ziemlich diesem Gedanken an, während du noch vor nicht langer Zeit ungläubig gelacht hast, als ich dir unter allerhand einfältigen Verschnörkelungen beibringen wollte, dass ich an einem Drama schreibe. Allerdings war dieses Drama noch in vieler Hinsicht miserabel. Ich meine die Hilde Hennings, was du leider so wenig gemerkt hast wie ich selber. Leider sehe ich nicht ab, wie ich auf diesem Weg auf den mir so nötigen grünen Zweig kommen werde. Ganz abgesehen davon, dass mein erstes Buch wahrscheinlich konfisziert und ich ins Gefängnis gesteckt werde. Das Letztere schert mich unglaublich wenig. Erreicht man als Schriftsteller höchstens dann klingenden Erfolg, wenn man dem Geschmack der werten Zeitgenossen entgegenkommt, wozu ich weder Neigung noch Anlage in mir verspüre. Andererseits ist es mir schon so gut wie ausgeschlossen, dass ich Lehrer werde und damit meine Selbstständigkeit und Wahrhaftigkeit aufgebe. Aussichten also trübe, solange es mir aber an dem Glauben an die Einsichten nicht mangelt, will ich zufrieden, leichtsinnig und unverschämt sein. Zufrieden, leichtsinnig und unverschämt. In der Folgezeit, also im gleichen Jahr 1891, wird Landauer das erste Mal, könnte man sagen, politisch. Und zwar hat er das ja schon vorbereitet, im Grunde durch diese Religionskritik, und besucht nun also in Berlin dann auch politische Versammlungen. Vorher hat er sich in erster Linie eigentlich für Kunst und Musik interessiert. Also er hat Berlin in vollen Zügen wirklich alles mitgenommen, was ging. Nicht nur den Theaterverein Freie Bühne, viele, viele andere Theatervorstellungen, viele Konzerte besucht, Kunstausstellungen besucht. Und jetzt Anfang 1891 wird das Ganze etwas politischer. Und Landauer schreibt später auch, er hätte also dann im Grunde seit diesem Zeitpunkt nicht mehr Philologie studiert, sondern den Sozialismus. Also er hätte sich dem Studium des Sozialismus gewidmet. Was der Auslöser dazu ist, hört ihr gleich in diesem Brief, den er an Alfred Moos, einen Freund und entfernter Verwandter, damals auch Student, schrieb, und zwar am 13. Februar 1891 bereits. Moos hatte ihm so eine, wir kennen den Brief nicht genau, nicht, man kann das nur daraus schließen, wie Landauer hier antwortet, hat ihm also so eine Theorie geschrieben, dass man die Gesellschaft immer nur schrittweise in kleinen Schritten verbessern kann, nicht, und dass also Landauers Ideen eines Umbruchs also so unsinnig sind. Und dazu schreibt Landauer dann hier, dass die Entwicklung nicht anders vor sich gehen könne als durch stets sich vergrößernde Konzessionen, leugne ich unbedingt. So wie der Zustand eintritt, und heute ist das zum Beispiel der Fall, wenn etwa in der Frage des Arbeiterschutzes die Interessen der Kapitalisten und der Arbeiter schlechterdings sich nicht mehr vereinigen lassen, unter Antagonismus, ne? So ist das der Beweis, dass eine radikale Umwälzung, kurz eine ungeheure Revolution eintreten muss. Vorher war Flicken und Konzession am Platze, nun nicht mehr. Mit dem Sozialismus und Kommunismus gehe ich also ein gutes Stück Weg. Ich fürchte aber, dass sich unsere Wege trennen werden, indem ich noch weitergehe. Mit der heutigen Sozialdemokratie wenigstens scheinen mir Materialismus, Militarismus, Puritanismus, Kunstfeindschaft unlöslich vereint. Schön wäre es, wenn sie darüber hinaus kämen. Hoffnungsvolle Zeichen dafür sind da, siehe Bruno Wille, auch Gerhard Hauptmann. Bruno Wille war damals Prediger der freireligiösen Gemeinde in Berlin und gleichzeitig der Anführer der Opposition, der linksradikalen Opposition gegen die Reichstagsfraktion der SPD. Und dann kommt noch ein interessanter Nachsatz. Übrigens musst du dir August Bebels Buch »Die Frau und der Sozialismus« entschieden anschaffen. Kostet gebunden nur 2 Mark. Es gehört zu den besten Büchern, die ich kenne. August Bebel, ausgerechnet Das Buch war damals ein Bestseller in der Arbeiterbewegung, war das meist gekaufte und wohl auch meist gelesene Buch. Wurde als mehr gelesen als Marx im Original, etwa das Kommunistische Manifest oder erst recht das Kapital. Ist 1879 das erste Mal erschienen und in immer neuen Auflagen gedruckt worden. Und das Interessante ist jetzt, dass bei Landauer Folgendes passiert. Er liest also hier Bebel, Rühm Bebel, der später übrigens sein absoluter Erzfeind war. Und gleichzeitig entdeckt er, wirklich genau zur gleichen Zeit entdeckt er Nietzsche. Hat er Nietzsche entdeckt. Und was ihn zum Anarchismus geführt hat, ist eigentlich diese Kombination aus Nietzsche, ein Jahr später dann Stirner, Max Stirner, der Einzige und sein Eigentum, und diesem bebelschen Sozialismus, ja, dieser wissenschaftlichen Utopie, die er zwar, und auch natürlich las er auch dann das Kommunistische Manifest und andere Schriften, hat aber dieses Kommunistische Manifest und auch Bebel nicht gelesen, hat das also auch immer abgelehnt, hat gesagt, das ist für mich keine Wissenschaft. Man kann nicht die Zukunft vorhersagen, wie das hier versucht wird. Die Zukunft oder die Geschichte entwickelt sich nicht nach Naturgesetzen. Das geht nicht. Ja. Aber es ist eine poetische Utopie. Ja, es ist eine wichtige poetische Utopie. Also er hat diese Texte literarisch rezipiert, so könnte man sagen. Das war natürlich nicht im Sinne von Bebel oder Marx. Ja. Übrigens, weil wir jetzt diesen Jahrestag haben, dann sollte man vielleicht erwähnen, dass genau das Gleiche damals passiert ist mit Kurt Eisner. Kurt Eisner war damals auch ein junger Journalist, hat auch teilweise in Parteizeitschriften geschrieben schon, und bei ihm ist genau das Gleiche passiert. Er hat also versucht, dieses Ereignis Nietzsche, das damals ja für viele Intellektuelle eine große Rolle oder auch Dichter eine große Rolle gespielt hat, zu verknüpfen mit dem marxistischen Sozialismus. Den Ausdruck Marxismus gab es damals im Grunde noch gar nicht. Bestätigt wird diese Entwicklung dann, oder diese Lektüre im Grunde dann durch seine Berlin-Erfahrung. Am 8. Mai 1891 ist er jetzt wieder aus Straßburg nach Berlin zurückgekehrt und schreibt an den besagten Emil Blum-Neff: Heute endlich sollst du deinen Brief haben. Mir geht es gut, dir hoffentlich auch. In Berlin ist alles beim Alten, viel Hässliches, manches Schöne, alles interessant. Das Hässliche, vor allem das Schnepfentum und das unmäßig Geschäftsmäßige, das alles durchzieht. Das Schöne vor allem, wenigstens für mich, die Arbeiterbewegung. Ich war am 1. Mai in einer großen Versammlung von Männern und Frauen, in der Wilhelm Liebknecht sprach. Selten habe ich mich so erhoben gefühlt, nicht wegen Liebknechts Rede, der ja nichts Neues sagen konnte, sondern wegen des männlichen Ernstes und der Ruhe und Ordnung, die da herrschte. So einen echten Sozialdemokraten möchte ich vergleichen mit einem feurigen, glühenden Kern, der von kühler, besonderer Schale umgeben ist. Und am 3. Mai war ich in der Festvorstellung der Freien Volksbühne, von der ich Mitglied bin, Gründung von dem besagten Bruno Wille. Auch hier dasselbe, wenn möglich in verstärktem Grad. Freilich ist hier nur die Auslese der Sozialdemokratie vertreten. Und Landauer ist also hier wirklich schon an einem Punkt, wo er sagt, schreibt einen Aufsatz über die Zukunft und die Kunst und sagt, also eigentlich ist überhaupt keine Zeit mehr für die Kunst. Weil die Revolution steht bevor und die Kunst hat jetzt dem Kampf zu dienen, ja, und nichts anderes. Die Kunst muss jetzt Waffe sein. Kunst hatte für ihn also immer im Grunde romantischen, ästhetizistischen Konnotationen. Also Kunst ist zweckfrei und jetzt also der Aufruf, Kunst muss Waffe sein. Das hat natürlich was zu tun mit der damaligen Zeit, dem Fall des Sozialistengesetzes und der Euphorie, die damals in der Arbeiterbewegung dadurch ausgelöst wurde. Und diese revolutionäre Naherwartung, die Landauer da verkündet, haben viele damals geteilt. Bebel sprach dann immer vom großen Kladderadatsch, der unmittelbar bevorstünde. Ja, also Bebel war ja kein Anhänger im Grunde einer Revolution, sondern war der Meinung, die bürgerliche Gesellschaft würde sich von selber auflösen. Sie würde also ökonomisch zusammenbrechen, an ihr Ende kommen. Und die Sozialisten müssten im Grunde nur abwarten und könnten dann also die Macht ganz friedlich empfangen und übernehmen. Ne? wogegen Landauer natürlich sich mit den anderen Oppositionellen vehement gewehrt hat. Gut. Ja, es bildet sich eben eine Opposition heraus gegen diesen reformistischen und legalistischen Standpunkt, den die SPD einnimmt, natürlich beflügelt durch die Reichstagswahlen 1890 auch, wo sie also unglaublich viele Stimmen auf einmal hinzugewonnen hatte. Und man wollte jetzt die neuen Wählerschichten, also die aus dem Kleinbürgertum hauptsächlich kamen, wollte man nicht verprellen, nicht, und also eben bloß schön angepasst und brav bleiben. Und so bildet sich also eine Opposition heraus, die sich als Verein unabhängiger Sozialisten dann organisiert, nach dem Erfurter Parteitag 1891. Darüber schreibt Landauer auch wieder dem Emil Blum-Neff. Diese Briefe an Emil Blum-Neff sind deswegen auch immer ganz interessant, weil Landauer genau wusste, also er war wirklich gut mit ihm befreundet, er wusste ganz genau, dass Blum-Neff mit Politik im Grunde gar nichts am Hut hatte. Die gemeinsamen Interessen lagen wirklich auf dem Gebiet der Musik und der Kunst vor allem. Musik und Kunst, das waren die gemeinsamen Interessen. Aber trotzdem, ja, erklärte ihm eben, was so in ihm alles vorgeht. Über die sogenannte sozialistische Opposition, die sich vor kurzem als Verein unabhängiger Sozialisten organisiert hat, der schon jetzt über 500 Mitglieder hat, hörst du wohl so gut wie nichts oder auch manches Erlogene. Es stehen sehr viele ernsthafte und gescheite Leute in ihren Reihen und ich weiß nicht, ob ihre Ansicht von den Zielen und dem Weg der Sozialdemokratie nicht durchdringt. Sie bekämpfen vor allem grundsätzlich jeden Parlamentarismus. Ich bin auch der Ansicht, dass damit, also mit dem Parlamentarismus, nichts zu erreichen ist. Und dass die Sozialdemokratie mehr zu sein hat als eine politische Partei im gewöhnlichen Sinne. Mehr zu sein hat als eine politische Partei im gewöhnlichen Sinn. Außerdem wollen sie, vor allem Bruno Wille, die Massen nach Kräften und nach allen Richtungen erziehen und möglichst viel Selbstständigkeit und Individualismus verbreiten. Sehr schön. Könnte aber sehr gefährlich werden und die Bewegung ruinieren. Zu dem Kampf gehört eine Armee, und zwar eine Armee, die unzufrieden ist und eigentlich nur einen Gedanken eingeimpft bekommen hat und keinen anderen Instinkt hat. Wären die Leute mit ein bisschen geistigen Genuss abgefüttert, so wäre es denkbar, dass die große Spannung der Kraft nachlässt und sich Zufriedenheit mit mäßigem Glücksgefühl in sie schleicht. Dann wäre die Sache, die Revolution, aufgeschoben, höchstens für ein paar Jahrzehnte. Doch hoffe ich, dass unsere Zeit schon reif ist oder es wenigstens bald wird. Dieses Lob der revolutionären Sozialdemokratie, das hier noch mitschwingt, also er ist ja noch nicht Mitglied geworden, hier, ne, dieses Vereins unabhängiger Sozialisten, sondern beobachtet das Ganze noch, hat sich auch niedergeschlagen in einer klandestinen, also heimlichen, sozialdemokratischen Studentengruppe, der Landauer damals angehörte, über die auch in der Forschung so gut wie gar nichts bekannt ist. Also man kann da nur ganz wenig drüber rauskriegen. Das hat natürlich seinen guten Grund, weil jeder Student, der sich offen irgendwie damals zur sozialdemokratischen Partei, also zur Vertreterin der Arbeiterbewegung damals eben bekannte, der wurde sofort relegiert, ne? Also wurde von der Universität geworfen. Ja, erstmal von der, auf der er studierte, aber es konnte auch passieren, dass die Daten dann weitergegeben wurden und auch an einer anderen Universität keine Chance bestand, irgendwie das Studium fortzusetzen. So, deswegen war das wirklich eine Sache, die sehr im Geheim passierte. Wir können das nur rekonstruieren, weil es eben damals in einem Notizbuch von das Landauer damals hatte, 1891 benutzte, gibt es einen Text, einen Aufruf eben für die revolutionäre internationale Sozialdemokratie, den er verfasst hat im Namen dieser Studentengruppe für einen internationalen Studentenkongress, der in Brüssel stattfand. Das war der erste sozialistische Studentenkongress, der stattgefunden hat. Also sozusagen, ja, Landauer war eigentlich dabei, als in Deutschland, in Berlin dann die Anfänge der sozialistischen Studentenbewegung stattfanden damals. Über die anderen Mitglieder können wir also nur Mutmaßungen anstellen, damit will ich euch jetzt auch nicht aufhalten. Also keiner ist davon jetzt irgendwie wahnsinnig bekannt, vielleicht am ehesten noch Raphael Friedeberg, das war später, ist ja auch bei den Anarchisten gelandet, ein späterer Arzt und Schriftsteller. Ja, die Beziehung zu Ida Wolf, die geht im gleichen Jahr auch 1891 zu Ende. Es findet ein letztes Treffen statt. Landauer blickt später nochmal darauf zurück und schreibt also seiner neuen Geliebten dann: Nun willst du etwas über meine Entzweiung mit Fräulein Wolf hören. Entzweiung ist nicht das richtige Wort, Erkennung wäre besser. Du musst bedenken, ich hatte sie nur ein einziges Mal gesehen bei Louis' Hochzeit, also der Hochzeit seines Vetters, und zwar die meiste Zeit über im Rausch. Als ich wieder nüchtern war, machte ich mir ein Bild von ihr zurecht, und was für ein Bild. Kein Wunder, dass ich in das Geschöpf meiner Fantasie rasend verliebt war. Gleich nach dem ersten Brief, den ich ihr schrieb, hätte ich zwar ernüchtert werden können, denn da gab es gleich großen Krach, in dem sie fand, dass ich ihr hätte in anderem Ton schreiben müssen. Dann kam große Pause, an Weihnachten wieder Anknüpfung und nun mit Wissen der Mutter freundschaftliche Korrespondenz. Dann plötzliches Abbrechen, weil es die Eltern verboten haben. Mich traf das sehr hart. Sie tröstete sich wohl rascher, obwohl ich offen gestehe, dass ich alles an dem Mädchen heute noch nicht begreife. Eine sehr große Kälte, verbunden mit ungemeinem raschen Feuerfangen vielleicht, aber ich weiß es nicht sicher. Das Ende, nämlich das plötzliche Ende meiner Fantasie und das Leben mit gewöhnlichen Augen, kam nun dadurch, dass ich ihr kurz vor den Ferien eine Komödie von mir gesandt hatte, die allerdings recht toll war, aber doch im Grunde eine kolossale Verhimmelung von ihr war. Und als ich sie dann in Ulm traf, fragte sie mich: Wie konnten Sie mir das nur schicken, Herr Landauer? Wir waren bald per Du, bald per Sie. Das traf meine Poeteneitelkeit zu hart und ich sah plötzlich, dass sie erstens die Komödie nicht verstanden hatte und zweitens mich nicht. Aus den oben angedeuteten äußerlichen Gründen gingen wir auseinander. Von einer Szene oder dergleichen war keine Spur. Die Hauptsache war, dass ich plötzlich kalt geworden war. Von Schmerz keine Rede, ich schämte mich nur, dass alles so stimmt. Das weiß man nicht. Aber jedenfalls hat Landauer dann ziemlich schnell eine neue Geliebte gefunden. Das war eigentlich eine Jugendfreundin von ihm, Clara Tannhauser, die aus Buttenhausen herkam, einem Dorf in Württemberg auf der Schwäbischen Alb mit überwiegend oder mit zur Hälfte jüdischer Einwohnerschaft. Davon gab es so mehrere Dörfer in Württemberg und das war die Heimat seines Vaters. Und daher von den Verwandtenbesuchen, die in den Ferien immer stattfanden, kannte er also auch die Clara Tannhauser schon und hat sich mit ihr dann im Stillen verlobt, ohne Einwilligung der Eltern. Ja, warum im Stillen? Weil natürlich die Eltern nicht zugestimmt haben, hätten die Eltern von Clara Tannhauser, seine eigenen auch nicht. Zum einen hatte er ja kein abgeschlossenes Studium, also noch keine berufliche Perspektive. Und zum anderen war ja damals auch schon bekannt seine Sympathie, also den Eltern schon bekannt, seine Sympathie für die Sozialdemokratie und für den Sozialismus. Das, ne, wäre also auch dann ein Ablehnungsgrund gewesen. Musste man also die Clara vor so einem Unhold beschützen. Genau, das hier wollte ich vorlesen. Ja, also sie haben sich im Stillen verlobt und die Eltern von Clara wissen eben nichts davon. Er zieht aber ganz in ihre Nähe, ja, also schon ein bisschen auffällig, um seinen ersten Roman mit dem Titel Der Todesprediger, der Titel ist Nietzsche entlehnt, zu beenden. Nämlich nach Urach, also heute Bad Urach, da in der Schwäbischen Alb und nur ja 10 Kilometer ungefähr von Buttenhausen entfernt. Und er schreibt an die besagte Clara Tannhauser: Nun willst du von mir hören, dass ich es nicht im Mindesten schlecht finde, wenn du deine Eltern in Anführungszeichen hintergehst. Meine liebe Claire, da wir noch keine freien Gesellschaftszustände und keine freie Familie haben, kann auch die Wahrheit noch nicht frei sein. Wäre alles so, wie wir es träumen und wünschen, dann brauchten wir kein Geheimnis und dann wäre vieles besser und schöner. So aber müssen wir warten und so geht unser Geheimnis niemanden an als uns zwei allein. Wie die Dinge heute noch sind, ist es etwas Schönes sogar um solch ein Geheimnis, wiewohl ich die Menschen beneide, die einmal in freier Schönheit leben und lieben werden. Siehst du, das ist die wahre, freie Liebe, mit der die Philister zum Gruseln gebracht werden, schreibt er an sie. Ja, genau. Und noch ein interessanter Abschnitt aus einem Brief an Clara Tannhauser. der wieder eine Lebenswende ankündigt. Deswegen habe ich den ausgesucht. Er hat den Roman, er schreibt jetzt an dem Roman in Urach, wo er sich sehr wohl fühlt, trifft sich also in der Umgebung von Buttenhausen bzw. Urach dann eben heimlich mit Clara Tannhauser. Ob das immer so heimlich bleibt letztlich und ob die Eltern das nicht doch mitkriegen von Clara Tannhauser, das weiß man nicht so ganz genau. Irgendwann bekommt der Vater was mit und dann wird auch die Korrespondenz erstmal wieder unterbrochen. Aber das geht so, also dann doch bis zum Oktober 1892. Am 28. Mai schreibt er an sie aus Urach einen langen Brief, folgenden Inhalts. Ich werde vermutlich, also wenn der Roman fertig ist, stark mich ins Gebiet der Politik werfen. Ich kann nicht anders, denn ich habe Verschiedenes zu sagen. Seit einiger Zeit verspüre ich große Lust, die leider noch lange unbefriedigt bleiben muss, ein eigenes Blatt herauszugeben, etwa wöchentlich oder zweimal in der Woche, wo ich zu Tagesereignissen meine Meinung sage und allgemeine Erörterungen daran anknüpfe. Natürlich müsste ich Mitarbeiter haben und die würden sich auch finden. Überhaupt fühle ich mich jetzt dieser Aufgabe gewachsen. Landau ist erst 22, muss man dazu sagen, ne? Was vor etwa einem halben Jahr noch durchaus nicht so der Fall war. Wenn ich nach solchen Fantasien, in Klammern, die sich übrigens später vermutlich einmal in Wirklichkeit verwandeln, daran denke, dass ich im nächsten Jahr wahrscheinlich als Grenadier dienen muss, Wehrpflicht, dann kommt mir dieses Leben so ungeheuer grotesk vor, dass ich nicht weiß, soll ich lachen oder heulen über unsere Jammerzustände. Ich, Soldat. Findest du das nicht auch ungeheuer komisch? Liebe Clara, dass ich wegen der Aussprache meiner Ansichten gelegentlich einmal ins Gefängnis komme, hältst du doch auch für ziemlich selbstverständlich. Und wenn ich dir sage, dass ich mir daraus nicht viel mache, wird dich das doch hoffentlich auch ziemlich kalt lassen. Ich habe zwar erst vor ein paar Tagen das sehr interessante Gefängnistagebuch von Hans Most gelesen, wonach ein solcher Aufenthalt doch recht unangenehm sein muss. Wenn du meinst, ich solle uns doch mit solchen Ausblicken verschonen, hast du recht. Aber man erzählt sich ja auch manchmal Gespenstergeschichten und amüsiert sich sehr gut dabei. Diese Ankündigung, ne, die hat es dann tatsächlich auch bald wahr geworden. Ne? In jeder Hinsicht ein prophetischer Brief, wenn man so will. Ne? Hat also dann schon ein Jahr darauf, ne, die Redaktion übernommen, der Zeitschrift Der Sozialist und landet da dann im Oktober 1893 tatsächlich für elf lange Monate im Gefängnis. Wegen der Artikel in dieser Zeitschrift. Ja. Das, wie gesagt, ein Jahr vorher geschrieben. Ja, also er bleibt zunächst in Urach, kehrt dann nach Berlin zurück. Am 26. Juli 1892 hat sich mittlerweile aber exmatrikuliert. Ist also nicht mehr an der Uni. Hat ja auch angekündigt, dass er sich nun in das Gebiet der Politik werfen will. Und das bedeutete damals für ihn ganz klar die Entscheidung für die für den oppositionellen Verein der unabhängigen Sozialisten, nicht für die SPD. Er ist diesem Verein der unabhängigen Sozialisten bereits Ende Februar 1892 beigetreten und das hatte einen ganz triftigen Grund, nämlich damals ist es zu Arbeitslosenunruhen gekommen in Berlin. An deren Entstehung oder Organisierung vermutlich auch einzelne Anarchisten Anteil hatten. Er hat diese Arbeiterunruhen also unmittelbar miterlebt und er hat vor allen Dingen dann miterlebt, wie sich die offizielle Sozialdemokratie vehement von all dem distanziert hat und gesagt hat, das ist Jan Hagel, das sind Lumpenproletarier, ne, das Ausdruck, der auch von Marx herkommt, Lumpenproletarier, weil man gerne benutzt, ne, um solche Leute abzuwerten, die dann also gegen die Polizei vorgegangen sind und die Bäckerläden geplündert haben und Tabakläden geplündert haben, damals in Berlin. Das Ganze ging ungefähr 3-4 Tage lang. Ne, war also wirklich natürlich nicht auf ganz Berlin, aber auf manche Stadtteile. In manchen Stadtteilen war also richtig was los, ne, kann man sagen. Und dass diese Distanzierung der SPD, der offiziellen SPD von diesen Ereignissen hat dazu geführt, dass er dann eben der Opposition sich angeschlossen hat, auch wenn er ja, wie wir gerade gehört haben, gewisse Bedenken hatte, ob die Masse dadurch nicht der Revolution abspenstig gemacht wird, dadurch, dass sie also ästhetisch und wissenschaftlich erzogen werden soll. Berlin, Rückkehr nach Berlin am 26. Juli, wie gesagt, 1892. Und seine Eindrücke schreibt er eben natürlich auch an Clara Tannhauser, die noch nie in Berlin war. Die ist damals 20 Jahre alt, genau. Berlin ist nichts als ein wüstes Simmelsammelsurium von mehr oder minder wüsten oder traurigen Gegensätzen. Und die heiteren, lichtvollen Erscheinungen sind nur sehr spärlich darunter gemischt. Niemals ist es mir so stark ins Bewusstsein gekommen wie diesmal, wie hier doch protzenhafter, aufgeblasener, ungebildeter Reichtum und entsetzliche, manchmal rohe, aber meist außerordentlich strebsame und bildsame Armut aufeinanderplatzen. Und ferner, als ich wieder durch die Straßen ging und diesmal zu meiner Freude weniger träumend als früher und mehr aufs Einzelne achten, da bemerkte ich deutlicher als je, dass der Grundtypus dieses Straßenlebens ist wüstes, ausbeuterisches Geschäftsleben und Prostitution. Das ist nicht übertrieben, ich versichere dich. Selbst die Erscheinung gebildeten, frischen und natürlichen Lebensgenusses fehlt so gut wie ganz, von noch ernsteren Dingen, die man wahrhaftig vom Leben verlangen kann, ganz zu schweigen. Um dieses Momentbild flüchtig zu ergänzen, will ich zugeben, dass natürlich hinter den Wänden im Rahmen des Familienlebens viel Schönes und Erfreuliches geborgen sein mag, hier wie überall. Aber etwas angefressen von der Berliner Schwindelpest wird doch wohl jeder, der sich dauernd hier aufhält, gar nicht zu reden von den grauenhaften Familienverhältnissen in höchsten und niedrigsten Sphären. Das Theaterpublikum ist auch keine erfreuliche Erscheinung. Börsenleute mit ihren Börsenweibern geben den Ton an. Etwas besser steht es um das Musikleben. Da findet man wirklichen Enthusiasmus und auch Verständnis. Aber noch eins hat sich mir aufgedrängt und das ist die noch viel traurigere Kehrseite des Bildes. Es sind einzelne, meist gemeine und widerliche Kräfte, die zusammengewirkt haben, um das, was man Berlin nennt, herzustellen. Aber welche Unsumme von Kraft und von Veranlassung zu neuer Kraftausgabe und Kraftvergeudung liegt hier aufgestapelt. Und welcher Strom der verrotteten Gewohnheit und erbärmlichster Philistrosität geht von hier aus. Und so ist es nicht nur hier, so ist es im ganzen weiten, ungeheuren Europa, in der ganzen, in Anführungszeichen, zivilisierten Welt. Und auch nur, wenn man einen ganzen Tag gereist ist und die Augen aufgemacht hat, da sieht man, wie ungeheuerlich groß die Welt ist, die menschliche, die bürgerliche, die Bourgeois-Welt. Und wie jeder Einzelne mit tausend Fäden versponnen ist, mit diesem hässlichen, im Meer des Zufalls treibenden, gemeinen Unwesen. Wie soll dem ein Ziel gesetzt werden? Welche Revolution kann gewaltig genug sein, um Zustände herbeizuführen, die unserer Vernunft und unserer Sehnsucht entsprechen? Wir glauben ja so felsenfest an unser Ideal. Wir sind ja überzeugt, dass die Vernunft endlich einmal siegen muss. Aber vorbei sollte jetzt sein die Zeit der Allgemeinheit und der Wünsche und der großen Grundzüge. Es bedarf der Tat oder vielmehr der Taten. Was müssen wir zunächst tun? Ich bin überzeugt, dass eine Revolution im gewöhnlichen politischen Sinn nicht genügt und nicht allzu viel bezwecken kann. Und das ewige Geträtsche von der ökonomischen Revolution, die von selbst, das heißt zufällig kommen soll, ist nur eine Ausrede fauler und mittelmäßiger Köpfe. Wessen es vor allem bedarf, das ist eine vielleicht sehr langsame, aber desto sicherere Revolution, nämlich die Umwälzung der Geister, die systematische Erziehung der Erwachsenen und der Kinder zur geistigen und zur moralischen Freiheit. Dass das wesentlich gefördert wird durch die politischen und vor allem die ökonomischen Umwälzungen, das ist selbstverständlich. So viel für heute. Ich bin müde und will schlafen. Gute Nacht, mein lieber Schatz. Das ist also die damalige Revolutionsvorstellung von Landau. Und das kommt dann, ja, nochmal eine Stelle, in der er das sozusagen auf Clara hin präzisiert, die er, Clara Tannhauser, schickt ihr das Kommunistische Manifest und sie soll alles Mögliche lesen, aber sie wird dadurch nicht so automatisch, wie er sich das vorstellt, zur Sozialistin. Und kritisiert auch manches, was Landauer da in Berlin treibt und seine Artikel im Sozialist. Und darauf geht er in diesem Brief ein vom 11. September 1892. Könnt ihr noch zuhören? Ist so viel? Geht noch? Ja? Ihr müsst uns sagen, ne? Dann, sonst komme ich da schneller zum Schluss. Es ist so. Nicht mehr so viel. Ja, okay. Du schreibt Landauer hier, ich vergeude in diesem Kampfe, gemeint ist also der Kampf innerhalb der Arbeiterbewegung, meine beste Kraft und du verstündest mich überhaupt nicht. Ich hoffe, du wirst das bald verstehen. Ich fühle nun einmal in mir keinen anderen Beruf, als mir die Welt und das Treiben dieser Erde anzuschauen und dann auszusprechen, was ich dazu gedacht und fantasiert habe. Ich glaube, mein Todesprediger, also der Roman, den er geschrieben hat, an den ich meine Kraft nicht ganz vergeudet habe, hat es dir schon gezeigt, wie sehr ich im Innersten meines Denkens und Fühlens teilnehme an der revolutionären Bewegung. Ich glaube, nachdem ich, wie du gleichfalls an dem Roman wirst gesehen haben, ernsthafter und leidenschaftlicher als die meisten anderen mich mit all diesen Dingen abgegeben habe, ein Motiv, das wir ja schon aus der Schulzeit kennen, dass, wenn überhaupt etwas Sinn und Zweck hat, es eben die Revolutionierung der Geister und der Arbeitermassen ist. Die Freiheit indessen, wie ich das Wort nehme, ist nicht bloß etwas, was ich für die Zukunft anstrebe. Freiheit ist heute schon da. Frei muss man eben sein, frei von Vorurteilen und allerhand Bedenken. Frei sein, das heißt in diesem Sinne nicht viel anders als unbesorgt, verwegen, mutig, lustig sein. Und da ist es die leidige Buttenhauser Luft, die dich vielfach noch einengt und aus der ich dich so bald als möglich heraushaben möchte. Du weißt, du wirst und sollst mich gerade in diesem Punkt nicht zurückhalten. Und ich weiß zu meiner Freude, dass du Seite an Seite mit mir gehen und denken und träumen und lernen kannst. Etwas patriarchalisch halt. Bessert sich. Später. genau. Seine Zuspitzung erfährt seine vorurteilsfreie Haltung, nennen wir es so, erfährt sie im Zusammenhang mit Ravachol. Ich weiß nicht, ob euch der Name Ravachol was sagt, das war ein französischer Anarchist, weil man weiß gar nicht so genau, ob er wirklich von Anfang an Anarchist war. Also es war jedenfalls ein Mensch, der Verbrechen begangen hat, der auch einen Bombenattentat verübt hat, der das Grab einer reichen Gräfin beraubt hat, der aber auch einen Einsiedler getötet hat, der um an dessen Geld zu kommen. Und der hat eben dadurch Furore gemacht, vor allem durch seine Verteidigungsrede vor Gericht in Paris. Die ist also von allen möglichen anarchistischen Blättern dann abgedruckt worden, weil er sich eben darstellt, im Grunde da als ein Opfer der Gesellschaft und sich also öffentlich zum Anarchismus bekannt und das bekennt. Und auch viele Schriftsteller wie Octave Mirbeau und andere haben damals sich begeistert, also für diesen Ravachol ausgesprochen. Und es wurde also in den anarchistischen Blättern eben für ihn sozusagen Fürsprache eingelegt. Man hat sich an ihm orientiert. Dazu gibt es eine Auseinandersetzung mit seinem Vetter Hugo. Hugo ist einer von den beiden Geldgebern, ne, die ihn also sozusagen jetzt über Wasser halten, also nachdem er das Studium aufgegeben hat. Er schreibt in diesem Zusammenhang, mit Philistern und Feiglingen lässt sich keine entscheidende Revolution machen. Und wenn ihre ein paar Millionen sind, wenn wir es wagen, unsere Gedanken zu Ende zu denken und mit allem zu brechen, was uns nichts mehr angeht, dann gehört Ravachol zu uns. Er hat nichts getan und nichts gesprochen, was ihn als einen gemeinen Gesellen erscheinen ließe. Das ist offenbar der Vorwurf von Hugo Landauer. Oder ihn irgendwie entwürdigte. Und er hat viel getan und einiges ausgesprochen, was ihn hoch über uns erhebt. Er war arm und hatte nichts zu verlieren. Darum konnte sein Handeln seinem Denken konform sein. Wir Armseligen aber, wir haben Verschiedenes auf dieser Welt zu verlieren. Wir klammern uns ans Leben und an den Genuss. Und darum, selbst wenn wir in unseren Gedanken so weit kommen, als Ravachol gekommen ist, danach zu handeln, fällt uns nicht ein, weil wir nämlich das Leben gern haben, selbst so, wie es jetzt ist. Darum wird die tiefste Einsicht und der größte Fortschritt und die kühnste Tat bei denen sein, die nichts zu verlieren haben als ihre Ketten beim Proletariat, und wir anderen hinken mühsam hintendrein. und geben uns im besten Fall Mühe, mit ihnen in gleicher Reihe zu bleiben. Aber Achtung vor ihnen, allermindestens Verständnis für sie, müssen wir haben. Sonst sitzt unser Sozialismus noch nicht sonderlich tief. Herrn Hugo Landauer. Ich würde ganz gerne von da aus zu einer etwas späteren Äußerung springen, die er geschrieben hat, nachdem er verurteilt worden ist. Urteilsgründe waren eigentlich immer sehr ähnlich. Also da gab es Majestätsbeleidigung, ne, das wurde halt sehr weit ausgelegt, ne, wenn man da irgendwie, ne, konnte man also schon verurteilt werden, wenn man zum Beispiel irgendwie sich lächerlich machte über jemanden, der das allgemeine preußische Ehrenzeichen erhielt als Orden oder so, nicht ein Polizist, der irgendwie erfolgreich einen Arbeitskampf niedergeschlagen hatte oder sowas, ne, weil das allgemeine Ehrenzeichen war vom Kaiser gestiftet, also war das indirekt Majestätsbeleidigung, ne, und so konnte man also schon verurteilt werden. Ein anderer Gummiparagraf, der sehr beliebt war und den Landauer auch zu spüren bekommen hat, war eben die Aufreizung zu Gewalttätigkeiten unterschiedlicher Bevölkerungsklassen. Ja, auch das ist natürlich ein Paragraf, den kann man ganz weit auslegen. Ne? Also wenn jemand sozusagen schon sagt, irgendwie die ausgebeutet werden, die dürfen sich wehren, dann kann man das schon, konnte man dafür schon verurteilt werden. So, also Landauer sitzt im Gefängnis. Er sitzt anfangs in Moabit, im Untersuchungsgefängnis, Kriminalgefängnis Moabit, im Berliner Stadtteil Moabit eben. Und wird dann verpflanzt nach Sorau. Das war natürlich auch ein, nochmal so eine Schikane, reine Schikane. Sorau lag irgendwo in der Niederlausitz, ne? Er war dadurch 150 Kilometer von Frau und Kindern entfernt, nicht, und konnte also nicht ohne weiteres besucht werden. Das war mit einer langen Anreise verbunden. Ja, und im November 1893 passiert Folgendes, und das kontrastiert jetzt mit diesem Zitat, was ich gerade vorgelesen habe über Ravachol. Die Attentate vor allen Dingen in Frankreich, aber auch in Spanien setzen sich fort zu dieser Zeit, die anarchistischen Attentate. Und in Barcelona wirft ein Attentäter eine Bombe ins Theater, wo gerade eine Oper gespielt wird. Und reißt dadurch 20 Menschen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in den Tod. Also nicht irgendwie gegen irgendeinen General oder sonst was, ne, oder Präsidenten gerichtet, sondern wirklich also diese Form des Attentats, wie wir sie ja heute auch immer wieder erleben. Und das davon erfährt Landauer im Gefängnis. Er darf nämlich das Berliner Tageblatt abonnieren oder durfte das Berliner Tageblatt abonnieren, das Mautner ihm spendiert, und liest also darin dann diese Nachricht und schreibt am 17. November 1893 daraufhin: Ich bin in fieberhafter Eile, und so ähnlich muss es Goethe zumute gewesen sein, als er nachts aus dem Bett sprang und über einen quer über dem Tisch liegenden Bogen Papier ein glühendes Gedicht warf. Ich habe mich warm gedacht, indem ich in der Zelle hin und her lief, aber nur noch vielleicht 20 Minuten, dann muss ich unerbittlich das Licht löschen und zu Bett. Ist das nicht abscheulich? Wer weiß, was morgen für ein Tag ist. Gustav, redet er sich selber an, ne? Präg es dir tief ein. Wenn du kalt bist, bist du vielleicht kein übler Kritiker, aber nicht viel mehr als andere auch. Aber meine Seele, bewahre dir deine Glut. Idealist war ich immer, Idealist bin ich und das will ich bleiben. Amen. Da, in solcher Stimmung, habe ich etwas zu sagen, etwas zu tun. Nietzsche in Ehren, aber es ist nichts mit der Bosheit. Ich kann es nicht. Güte, große, unendliche Güte, das tut uns Not und die will heut so warm aus mir herausströmen in alle Welt. Das Theaterattentat von Barcelona, oh pfui, oh Ekel, Fluch der unseligen Zeit, die solche Taten ausgebrütet und die vielleicht mit noch entsetzlicheren schwanger geht. Wenn ich denke, dass der ungeheuerliche Zufall, den diese Unseligen da haben wüten lassen, vielleicht ein liebliches Mädchen, vielleicht eine Frau gleich meiner Grete, seine Braut damals, getötet hat, ich könnte vergehen vor Scham. Da warf ein Mensch eine Bombe ins Parkett und das blitzende Geschoss traf vielleicht einen Mann in dem Moment, wo der zündende Blitz eines genialen Werkes, einer großen Tat seinem Hirn entspringen wollte. Wer kann es wissen? Wer konnte es wissen? Aber ferne sei es, einstimmen zu wollen in das misstönige Geschrei derer, die gerade so elend sind, obwohl sie nicht mit Bomben, sondern nur mit Steinen werfen. Ich habe keine Steine für euch, ihr Männer mit dem grauenvollen Mut. Ich habe nur Tränen. Das konntet ihr tun? Ich rede nicht von den anderen, aber das konntet ihr euch selber antun? Und doch sprühtet ihr vielleicht oftmals vor Zorn über Ungerechtigkeit, glühtet ihr in Begeisterung für Menschengüte und eine göttliche Zukunft. Ihr seid wahrscheinlich Männer, mit denen man stundenlang über einen Punkt reden und wieder reden konnte, Männer, denen man die Hand reichen konnte als Freunden. Ihr seid keine Verächtlichen, denn kein Kleiner und Erbärmlicher konnte seine Seele so drücken und pressen und auswinden, dass sie solch eine Tat aus sich herausließ. Wehe über eine solche Zeit, wehe über Zustände, die solche Taten an allen Ecken Europas hervorrufen. O mögen wir doch alle recht in uns gehen, auf dass wir erkennen, wie groß wir sein können, wenn wir nur wollen, und welche Höhe die Zeit von uns heischt, damit aus dieser Gegenwart die Zukunft, die wir ersehnen, erwachse. Ja, also hier zeigt sich schon eine sehr deutliche Kritik, ne, an diesen, an dieser sogenannten Propaganda, wie heißt es denn? Propaganda der Tat, genau, Propaganda der Tat, die sich dann später noch zuspitzt, vor allen Dingen unter dem Eindruck dann der Tolstoi-Lektüre, so dass Landauer dann 1900 sehr klar schreibt, dass die Mittel, mit denen wir unser Ziel erstreben, müssen also schon in der Farbe des Ziels auch eingefärbt sein. Wir können nicht irgendwie Mittel anwenden, die dieses Ziel konterkarieren. Ja, genau, vielleicht noch ganz interessant, ein Rückblick auf die Gefängniszeit, nachdem er entlassen worden ist, am Ende des Jahres 1894 und dann in Bregenz lebt mit seiner damaligen Frau, einer Schneiderin, Grete Leuschner. Er schreibt an Alfred Moos, den Freund: Ich bin hierher gezogen, um meiner Arbeit Ruhe zu schaffen. Meine Gesinnung und Strebungen haben sich durch das sesshafte Leben, gemeint ist das Leben im Gefängnis, nicht verändern lassen. Dagegen hatte ich reichlich Gelegenheit, die untersten Schichten der Menschheit kennenzulernen. Ich habe, was ich mir immer dachte, dabei erfahren, dass Lombroso mit seinem Verbrechertypus gründlich Unrecht hat. Lombroso, damals ein ganz bekannter italienischer Psychiater, der Meinung war, es gäbe also den geborenen Verbrechertypus, genauso wie den geborenen Anarchisten. Und das könnte man also schon an der Physiognomie der Menschen erkennen. Und Landauer hat ihm also vehement hier und auch bei anderer Gelegenheit widersprochen. Die Zuhälter, Gewohnheitsdiebe, Betrüger und sonstigen Gauner sind Menschen wie wir anderen. Und nicht einmal die grauenvolle Dummheit, in der sie dahin leben, haben sie von Natur mitgebracht. Was sie auf die Verbrecherbahn brachte, ist fast in 99 von 100 Fällen die geistige Verwahrlosung nebst ökonomischem Elend. Ihre Moral hat gewöhnlich nur die eine Lücke, die gerade durch ihre Verbrecherspezialität ausgefüllt wird. Im Übrigen stehen sie fast alle unter dem Bann der alten Moralsatzungen. Glaubenslos in Bezug auf überirdische Dinge sind sie fast alle in Berlin und Umgegend. Aber es ist fast nie der auf Erkenntnis beruhende überreligiöse Standpunkt, sondern der unterreligiöse, dass sie gar nicht begreifen, dass der Vorstellungskreis des Menschen auch über das Nächste und Gemeinste hinausgreifen könne. Dagegen sind sie schrecklich abergläubisch. Zu ihrem Aberglauben gehört auch die fast mystische Vorstellung, dass ihnen, gewöhnlich nehmen sie einen ganz bestimmten Zeitpunkt an, von Seiten der Sozialdemokratie die Erlösung bevorstehe. Die Vorstellung ist gewöhnlich die, dass von irgendeiner geheimen Stelle aus alles vorbereitet sei und an einem bestimmten Tag der Befehl zum Losschlagen gegeben werde. Die unwahre und verhüllende Phrasentaktik der Bebel und Konsorten hat diese herrlichen Früchte gezeitigt. Hier ist Bebel dann, wie gesagt, der Hauptgegner inzwischen. Gut. Als erstes würde ich vorschlagen, lese ich euch noch einen Abschnitt vor, der auch wiederum aus seinem Gefängnisaufenthalt stammt, also aus dem Tagebuch, das er für seine Frau, also für die Grete Leuschner, dann geschrieben hat. Im Januar 1897, da ist, hat man ihm auch wieder, also das war eben auch typisch, ne, er war damals im Jahre 1896, kann man sagen, ja, zum führenden Anarchisten in Deutschland avanciert, oder zum bekanntesten zumindest, führend ist das falsche Wort, aber zum bekanntesten. Und man hat ihm also nach Kräften zugesetzt mit Hausdurchsuchungen und zum Beispiel dann mit der Tatsache, dass man ihn, ohne dass die Anklage am Ende erfolgreich war, am 23. Dezember 1896, als er gerade für seine zwei Töchter da den Weihnachtsbaum schmückte, verhaftet hat und über Weihnachten also dann da weggeholt hat und bis zum 6. Februar im Gefängnis behalten hat. Am 6. Februar fand dann die Gerichtsverhandlung statt, wo er dann freigesprochen wurde. Ne? Haftentschädigung gab es natürlich nicht. Also er war die ganze Zeit dann da wieder in Moabit im Gefängnis. Genau, und hier ist ein Kapitel nochmal über Männer und Frauen. Die Erzählung aus guter Familie von Gabriele Reuter habe ich mit sehr großem Interesse gelesen. Das Buch hatte ihm also seine Frau offenbar ins Gefängnis geschickt. Das Beste daran ist, und das unterscheidet es auch von Bei Mama und ähnlichen Dichtungen. Bei Mama ist von Arne Garborg geschrieben, einem dänischen Schriftsteller, dass es wirklich von einer Frau geschrieben ist. Es ist noch nicht so lange her, dass die Frauen angefangen haben, sich und uns wirkliche Bekenntnisse abzulegen über ihr inneres Erleben und ihre Zustände. Die meiste Frauenschriftstellerei war bisher nur eine, wenn selbst talentvolle Nachahmung, der männlichen Art zu sehen und zu schildern. Mit welchem Organ hat der Mann aber bisher meistenteils die Frau betrachtet? Ganz gewiss nicht bloß mit dem Auge. Die Geilheit hat das Bild mehr oder weniger verfälscht. Damit meine ich keineswegs, die Frau sei zu ideal dargestellt worden. Manchmal war das wohl auch der Fall, aber sehr oft hat die Mannesbrunst, also die Geilheit, gerade das Beste an der Frau gar nicht wahrgenommen, einfach übersehen, weil es etwas war, was die Frau nur für sich hatte, was sich nicht auf die Brunst bezog. Dadurch konnte natürlich die Wahrheit nicht im Mindesten gefördert werden. Es ist für uns alle nicht im Interesse der Kunst, sondern um des Lebens willen, um unserer Gemeinsamkeit willen. Das heißt, wegen des Bandes der Liebe und vor allen Dingen auch der Achtung, das sich um Weib und Mann schlingen soll. Für uns alle ist es nötig, dass die Frau sich und uns von sich, von ihrem Verborgenen erzählt. Es kommt daher bei der Frauenliteratur gar nicht in erster Linie auf das Dichterische an, auf die Fantasie, sondern auf die psychologische Wahrheit. Die Frau muss erst noch sich selbst entdecken. Sie muss sich selbst und dann die ganzen Weltverhältnisse mit wirklichem Frauenauge, und mit Frauenhirn betrachten. Sie muss stolz darauf sein, anders geartet zu sein, selbst wenn diese andere Art von manchen Übermütigen inferior genannt wird. Sie muss es sich abgewöhnen, dem Mann beweisen zu wollen, sie sei gerade so wie er. Nein, nein, sie ist schon anders, nicht besser und nicht schlechter, aber anders. Und die wahre Frauenemanzipation, Emanzipation heißt nämlich auf gut Deutsch Befreiung, besteht einmal darin, dass die Frau nicht das aus sich entfaltet, was mannähnlich ist, sondern das, worin sie anders ist als der Mann. Das mag sogar manchmal für den Mann gefährlich werden, ich gebe es zu, aber trotzdem. Die Männer müssen ganze Männer und die Frauen ganze Frauen werden. Dazu brauchen die Frauen selbstverständlich all die Kultur, die die Männer bisher für sich allein gepachtet und darum auch fast allein hervorgebracht haben. Aber wenn diese Kultur erstmal von der Frau angeeignet ist, dann wird die Frau davon all das ausscheiden, was das spezifische Mannhirn dazu gebracht hat. Sie wird es umarbeiten, Kraft ihres besonderen Frauenhirns. Denn ebenso wie die Deutschen die Welt anders sehen als die Japaner, ebenso wie ich sie anders sehe als du, ebenso sieht die Frau anders als der Mann. Das sind keine Rangunterschiede. Man kann nicht sagen, das eine sei besser als das andere. Man kann nur sagen, je mehr solche Nuancen und Arten und Unterarten und Individualitäten, umso besser und schöner. Manche aber glauben, der Fortschritt bestünde darin, dass eine große Nivellierungswalze über all diese Unterschiede hinweggehe. Keine verschiedenen Nationen mehr, verschiedene Geschlechter, verschiedene Individualitäten. Selbst der Geschmack soll derselbe werden. Das ist demokratisches Blech. Die Klüfte, die die Einzelnen voneinander trennen, werden im Gegenteil immer ausgeprägter werden. Ich wähle das Wort Kluft nur, weil es anschaulich ist, wie zwei Berge durch die Talrinne getrennt werden. Es soll gar keine moralische Bedeutung haben, denn diese Individuen der Zukunft, so selbstständig und stolz sie sind, oder vielmehr, weil sie es sind, werden sich gegenseitig in Ruhe lassen. In Ruhe lassen, das ist die erste Stufe der menschenwürdigen Beziehung. Die zweite heißt Achten. Die dritte heißt Brüderlichkeit. Die vierte und höchste heißt Liebesgemeinschaft. Was aber so oft bei diesen höheren Stufen außer Acht gelassen wird, vor allem bei der Brüderlichkeit, Familie, Freundschaft und am meisten bei der Liebesgemeinschaft, das ist der Untergrund, auf dem sie erwachsen sind und den auch sie noch in sich haben müssen, sich in Ruhe lassen. Das heißt nicht kalt zueinander sein, sich voneinander absondern, verschlossen sein. Oh nein, das wäre schlimm. Aber es heißt sich gegenseitig schonen, jedem das lassen, was ihm gebührt. Und vor allem auch die nächsthöhere Stufe, die zweite, darf die Liebesgemeinschaft nie verlieren, die gegenseitige Achtung. Mancher meint, das verstünde sich von selbst. Es sollte wohl, freilich. Andere aber wissen, Fremde lassen sich in Ruhe. Fremde, Freunde achten sich meistens. Liebende aber, die darüber hinaus sind, vergessen oft das eine wie das andere. Sage ich das, um schlecht von der Liebe zu sprechen? Nein, ich bitte nur alle Liebenden, die mich verstehen, ihr sollt euch ganz nah sein, aber macht euch nicht gemein. Denn sonst kommt die Stunde, wo der eine dem anderen zu nahe tritt. Liebt euch heiß und innig, aber wollt euch nicht verzehren. Bleibe jeder er selbst. Ihr geratet sonst außer euch. Umarmen sollt ihr euch wohl, aber aneinander reiben, das ist nicht gut. Es ist schön, wenn einer im anderen aufgeht, aber nicht schön ist es, wenn der eine immer der eine und niemals der andere sein will. Es ist schön, wenn ihr eins seid, aber das darf nicht daher kommen, dass die Hälfte des Paares null ist. Sonst seid lieber zwei. Und vergesst vor allem nie in der Liebe, euch zu achten und euch in Ruhe zu lassen. Die Menschen sind alle Brüder, das ist ein dummes Wort, denn es ist nicht wahr. Es wäre aber auch traurig, wenn es wahr wäre, denn am meisten von allen Menschen prügeln sich Brüder. Woher kommt das? Weil sie zwar Brüder sind, aber nicht gleichzeitig Fremde. Fremde sind gut zueinander, denn sie lassen sich in Ruhe. Brüder sind einander gut, aber sie hauen sich. Und mit der Liebesgemeinschaft ist es oft ähnlich.